Ich habe unsere Lautstärke noch gar nicht. Sag mal irgendwas so. Hallihallo, Potpourri. Ja, wenn du der Lautstärke bleibst, ist gut. Okay. Aber ich müsste, glaube ich, ein bisschen niedriger wieder mal. Welcher bin ich jetzt? Oh Mann, ey. Eins ist der und leiser ist so rum, glaube ich. So, am Anfang ein bisschen einpegeln, das muss sein. Eins, zwei, drei. So, ne, du bist jetzt etwas lauter, glaube ich. Ich habe gar nichts gesagt. Ja, ein bisschen regeln. Drei, vier, sechs. Ja. Ja, ich lese gerade die Website durch. Bisschen regeln wir am Ende nochmal nach. Das ist ja kein Problem. Das kennen die ja auch schon alle. Ich glaube, jetzt haben wir ja noch ein, zwei Minuten. Ich schenke mir erstmal ein Glas Wasser ein. Möchtest du auch eins? Du sprichst da echt rein und bist so leise? Nee, ich habe jetzt gerade zur Seite gesprochen. Ach so, nee, das ist gut. Ich habe noch meinen Tee, danke. Wie alt ist die Wasserflasche, die da steht vor dir? Maximal vom letzten Mal. Aber das ist Vitell, die kannst du immer trinken. Nee, na dann. Vitell ja, kannst du ein halbes Jahr in der Sonne legen, kannst auch trinken. Das ist echt genial, das Zeug. Dann mache ich die jetzt mal alle. Ja, ne? Das ist kein Problem. Lautstärke passt? Ja, ich gucke schon die ganze Zeit. Ich denke mal, das müsste... Ich bin also sowieso mal noch ein bisschen lauter, aber das ist ja... Da müssen wir mit leben. Ich bin lauter. Du hast die 2 und ich habe die 1. Ich weiß nicht, manchmal ist der Ausschlag ganz hoch, manchmal nicht, obwohl ich gleich rede, habe ich das Gefühl. So. Weißt du, was wir mal dran machen könnten? Wenn du hier so eine Nummer dran machst, dann wüsstest du das immer. Obwohl, wenn du die Kabel tauschst, dann wahrscheinlich nicht. Ich habe da Nummern dran. Ich weiß auch, auf welchem ist. Das ist gar nicht so das Problem, aber irgendwie müssen wir trotzdem jedes Mal neu einstellen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ach ja. Genau, das war das Maximalste, was du sagen darfst. Also nicht von der Menge, sondern von der Lautstärke. Okay. Ja, dann höre ich jetzt wieder auf. Ja, so, nee, so ist doch, glaube ich, jetzt kommen wir ganz gut hin. Jetzt habe ich diesen Seniorenteller immer noch auf meinem Bild. Jetzt kriege ich schon wieder Hunger. Und wenn es sich ein bisschen überschreitet, dann überschreitet sich's halt. Also wir wollen ja nicht päpstlicher als der Papst sein. Guck mal, viele sind heute nicht da, aber kann ich auch verstehen. Gutes Wetter. Wetter, Eis. Die zwei Idioten sind wieder am Lästern. Gehaltvolles erwartet eigentlich auch keiner wirklich, glaube ich. Genau. Kann ich aber auch mit leben. Was, das war ein Kurzauftritt von Zwischenmahlzeit, merkst du das? Guten Abend und viel Spaß. Ach so, geht er dann immer noch? Ich hab's nicht... Ja, es, 5 Minuten war er da und dann ist er gegangen. Tja, hat er schon genug von uns gehört. So ist es mit den Bayern, sind also so kurzärmlich. Wo wir noch nicht mal angefangen haben. Nee, so, nee. Jetzt haben wir 19 Uhr. Ach so, jetzt brauche ich nochmal mein Tablet. Siehst du, wusste ich, dass ich irgendwas wieder... Ich muss ja auch unser Lied dann gleich spielen beim Anfang. Mhm. Wollen wir mal gucken. Das hatte ich schon aufgemacht. Jetzt fangen wir zu spät an. Jetzt, wenn die essen, werde ich schon nervös, glaube ich. Ich finde es immer schön, dass wir so viele Hörer haben. Ne? Ich muss aber wieder auf die Kacke hauen. Ne? Die erste Folge hat jetzt die 9 vor. Ich gucke jetzt gerade in den Chat und sehe nur 5 Teilnehmer, aber okay. Ja, also der Chat ist heute wirklich dünn. Aber wie gesagt, also bei dem Wetter kann ich sie auch echt verstehen. Jetzt gehen wir erstmal auf 1000 Mikes. Ach so, vielleicht sollte ich mir mal den Kopfhörer aufsetzen, damit ich am Anfang auch mal höre, ob alles gut ist. Wie immer, ne? Wir haben stundenlang Zeit vorzubereiten. Und verquatschen das mit irgendwelchen Themen. Genau, und machen alles. Nur ich habe das Gefühl, dass bei 1000 Mikes überhaupt nichts ankommt. Leck mir am Arsch, ey. Ja, wir fragen einfach den 1, Chat. 1, 2, 3. Nee, bei 1000 Mikes haben wir schon mal nichts. Click to go live now. Der nimmt auf. Alles gut. Und das kommt da nichts an, oder was? Jetzt sind wir auch... Da kommt genauso wenig an, oder was? Super, wir haben also keinerlei Output. Das ist ja... nee, wir haben irgendwie keinen Output im Moment. Also einmal noch kurz Technik machen. Wir müssen ein bisschen lauter offensichtlich kriegen. Schneide es bloß raus. Das nein, kann sich wir schneiden. Schneide es. Guck mal, ich weiß auch nicht, warum im Moment bei 1000 Mikes kommt irgendwie fast nichts an. Jedenfalls behauptet er das. Ich weiß ja nicht, ob es so ist. Also erstmal wunderschönen guten Abend. Wir machen hier schon länger Showtime, hat nur nicht funktioniert. Eigentlich reden wir schon seit 10 Minuten und stellten dann fest, dass es nicht rauskam. Heckenland ja. Mobbt übrigens unseren Jingle. Was? Heckenland mobbt und dann unseren Jingle. Nee. Doch. Das geht gar nicht. So, jetzt sind wir auch wieder im Chat. Jetzt bist du wieder im Chat, ja. Jetzt haben wir das andere, habe ich ja verpasst. So, jetzt... Hört einer 1000 Mike ja. Funds steht da. Er zeigt, Funst? Achso, ich habe ja, Funst gelesen. Ja, ich hab vorhin auch bei dem Café schon was Falsches gelesen. Okay. Bei 1000 Mikes zeigt er nämlich mal an, dass wir ein bisschen leise wären. Und über Mixer, ja, klingt super. Gut, dann lasse ich die Einstellung jetzt so. Punkt. Da mache ich jetzt nicht groß rum. Das muss ich mal in Ruhe prüfen. Aber nach dem Booten klappt es ja. Also es, Ich habe nichts gemacht und bin völlig durchgeschwitzt. Das war ja aufregend jetzt gerade. Wir haben seit letzter Woche haben wir nichts geändert. Das muss ich jetzt auch mal zu meiner Verteidigung sagen. Wir haben echt nichts geändert und trotzdem plötzlich ging er nicht. Wir werden sabotiert. Ich glaube, die Bayern stecken dahinter. Der war ja vor uns da, jetzt ist er wieder weg. Und schon wieder weg? Wo sind wir schon wieder weg? Naja, hier, wir sind noch da, Nein, wir sind schon wieder weg, sagt er. Ja, stimmt, bei MixLR kommt schon wieder nichts mehr an. Ja, leck mir am Arsch, ich habe bereits gemacht. Also jetzt geht mir das aber langsam auf den Sand. Jetzt muss ich mal gucken. Nee, stimmt, bei MixLR ist schon wieder Ruhe eingekehrt. Wie gesagt, nichts geändert. Aufnahmegeräte kommt auch, jetzt der Sound kommt hier auch an. Da kommt er nicht an. Mikrofon, USB-Device, da. Hallo. Ja, aber bei 1000 Mics scheint noch was zu gehen. Ich habe die Finger gar nicht rangenommen. Das Schöne ist, die können das sicher nicht hören, was du jetzt sagst. Ja, das stimmt. Das ist nur MixLR jetzt hier. Ja, are you sure you want to stop? Yes. Und jetzt möchte ich neu starten. Hallo, liebes MixLR. Sag mal, was habt ihr bei MixLR dann gemacht, ey? Plötzlich, nee, der reagiert nicht mehr. Haben wir zu wenig gespendet? Ja, keine Ahnung, was der für ein Problem hat. USB-Audio-Device, da, zack. Halalalala. Nee. Kein Ausschlag. Nee, bei 1000 Mics kommt so ein bisschen. Und bei MixLR kommt gar nichts. Quit. So, jetzt machen wir. So, jetzt muss ich MixLR mal neu starten. Boah, das geht mir aber auch echt auf die Nüsse langsam. Wir müssen echt schneiden. Eine Viertelstunde nur Technik, da scheiden die ersten ja schon ab. Ja, da müssen sie eine Viertelstunde vorspulen. Wenn das so weitergeht, machen wir heute sowieso nicht live, weil ich gar nicht mehr wüsste, was ich da noch groß machen soll. Jetzt sagt er wieder irgendwas. Publish, leck mich doch, ey. Jetzt kommen wir, über das Mikro wollen wir aber nicht. Wir wollen über den hier. USB Audio, jetzt geht das wieder. Also bei 1000 Mics geht's offensichtlich ohne Probleme. Bei MixLR hat er sich eben nochmal verabschiedet. Ich fasse tatsächlich nichts mehr an. Ne? Ich lasse die Seite sogar in den Bildschirm ganz für sich. Siehst du, jetzt ist der Bayer wieder da. Der hat das sabotiert. Meinst du? Nee, keine Ahnung, was das jetzt eben war. Ich weiß es wirklich nicht. 1000 Mics ist noch ein bisschen zu leise. So, jetzt ja, das sehe ich und ich kann nichts dran ändern, ehrlich gesagt. Okay. Ich kann nochmal auf 1000 Mics gucken. Bei MixLR ist der Ausschlag völlig normal. Und bei 1000 Mics bricht er sich völlig einen ab. Also alles komisch. Ich kann auch mal bei 1000 Mics. Wir eigentlich doch jetzt schon mal den Zuhörern die Konserve empfehlen. Ja, das ist doch sowieso Aufnahmelautstärke. Guck mal, da kann man irgendwas ändern. Was war das denn jetzt gerade? Weiß ich auch nicht. Das kam aus unserem Lautsprecher oder was? So, ist denn jetzt bei 1000, jetzt ist bei 1000 Mics auch Ausschlag. Jawohl. Ja, das müsste jetzt bei allen eigentlich gut ankommen. Und jetzt möchte ich da auch nichts mehr machen, ey. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Leck's mal Arsch, ey. Ja, so, danke, schön, dass ihr zugehört habt. Schreien ich so. Bis zum nächsten Mal. Wir richten das auf eine normale Lautstärke ein und jetzt brüllst du hier los. Ja, Konserve werde ich reinschreiben, dass die einfach eine Viertelstunde vorspult oder sich das Elend anhören, das können sie alleine entscheiden. Ja, eine Viertelstunde passt genau. Ich würde ja vorspulen. Wir haben jetzt fast eine Viertelstunde gebraucht. Es tut mir leid, ich habe seit letztem Mal nichts als einen Updater laufen lassen und nichts geändert und keine Ahnung, warum es diesmal so schlecht lief. Die Jungs sagen jetzt sowieso, das Problem sitzt immer vor dem Rechner. Ja, also, haben sie auch irgendwie recht dieses Mal. Ja. Und ich weiß noch nicht mal genau, woran es lag. Das ist das Schlimmste. Oh, wir haben noch nichts verpasst, ist richtig, ja. So, also 1000 Mics, angenehme Lautstärke, alles gut. Ich behalte es ein bisschen im Auge mal die ganze Zeit über und hoffe, dass es jetzt durchhält. Aber jetzt wollen wir mal mit Cashen wieder anfangen, ne? Jetzt haben wir genug genördigt, themt. Jetzt habe ich mal Tee vergessen, vorher auszutrinken, egal. Ich frage mich gerade, warum das Vitell so süß schmeckt. Hast du mir da was reingetan? Ja, du wolltest. Pass auf, erstmal wieder zum letzten Mal, ne? Genau. Wie wir gesagt haben. Was mir ja persönlich sehr gut gefallen hat, war der Kommentar, in dem vom robusten Meinungsbild gesprochen wurde. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also er wollte mir einfach nicht schreiben, dass ich ein Dickkopf bin und dann schrieb er robustes Meinungsbild. Also vielen Dank für diese liebe Formulierung. Hat mir vorher stand da drin, ein Öltanker ist auch schwer zu wenden. Er hat sich dann aber für robustes Meinungsbild entschieden. Was ja okay ist, ja. Ja, durchaus. Guck mal, der schreibt gerade einer im Chat, Problem exists between Keyboard and Chair. Nee, ich habe hier nämlich ein Funk-Keyboard. Wir sitzen hier ganz anders. Genau, wir liegen hier gelümmelt auf unserer Podcast-Couch. Ja. Ich hatte gestern ein Foto getwittert, in etwa so sieht's aus. Ja, beide Nachtpöttchen unter uns, weil beide nicht so gut geht, aber ist ja kein Geruchsradio. Wie aktuell mir, ja. So. Ja. Gut. Hamburger Cache des Jahres habe ich mir aufgeschrieben. Also irgendwer sagte das auch so. Ich glaube, in den Kommentaren war das, wenn man den nur als Sammelbecken insgesamt guter Caches sieht. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Er hat auch drunter geschrieben, noch irgendwie ebenso wie viele andere schöne Dosen, die zwar keine Chance auf den Sieg hatten, aber auf diese Weise großartig waren. Also man sieht dieses Hamburger Cache des Jahres exemplarisch. Da gibt's ja auch irgendwie, ich glaube, das gibt's ja mittlerweile in jeder Region irgendwas. Ja. Kommt also gut an, von daher können wir zwar reden, so viel wir wollen, aber wenn die Leute es gut finden, dann ist es gut. Ja, wobei Hamburger Cache des Jahres, ich glaube auch einer der letzteren, die das gemacht haben, wir in Hamburg, sondern das war vorher schon in anderen Regionen präsent. Ja. So kann man das natürlich sehen. Was natürlich weiterhin keine Bewertung findet, ist zum Beispiel unser omnigatöser Wandercache. Ja, weil ja, das stimmt. Da fehlt allein die Masse, die den macht, um genug Punkte abzugeben. Ja, es fehlt auch die Kategorie. Es ist letztendlich ja nur eine Dose mit einer schönen Aussicht. Ja, aber könntest du auch als Kategorie, du hast da, guck dir mal an, ich habe diesen 120 Kilometer Buchholz nach Pferden, haben wir ja gelaufen. Ja. Lass den 20 Mann gefunden haben oder so. Also das ist, da kriegst du einfach die Masse schon nicht zusammen. Wenn die 20 Mann dann nicht gerade an so einem Projekt da teilnehmen, dann hast du gar keine Stimmen. Also ja, nee, das ist klar. Wenn du ihn jetzt unter Multi laufen lässt oder unter Letterbox, je nachdem, was es ist, dann hat es keine Chance, weil da halt nicht 100 hingehen. Ja. Deswegen ja mit einer eigenen Kategorie. Weißt ja, du? Aber ich persönlich, also ich kenne ja ein paar von den Wanderern. Ja. Das sind alles welche, die interessieren solche Wettbewerbe nicht. Mir geht's mir ja auch so. Also es geht jetzt nochmal nicht das wieder. Das geht nicht gegen den Wettbewerb, sondern der interessiert mich einfach nicht. Das meine ich nicht böse, das meine ich auch nicht negativ, sondern ich finde Wettbewerbe jeder Art völlig uninteressant. Und deswegen, also das verstehen immer viele falsch. Ich bin gar nicht gegen diese Wettbewerbe und ich möchte ihn auch nicht schlecht machen, sondern es ist wirklich so, dass er mich schlicht nicht interessiert. Dann sage ich es mal anders. Es gibt doch hier bei Rosengarten, da steht doch diese Pyramide aus Stein zu. Ja, cool. Das ist ja ein Highlight, das erwartest geiles, du ja nicht. Geiles Teil, ja. Der Cache dafür ist natürlich, naja gut, ist eine Filmdose. Aber nehmen wir mal an, das wäre eine Moonbox, die da liegen würde, hätte ja trotzdem keine Chance, da irgendwie nach vorne zu kommen. Ja. Obwohl die Location da sensationell ist. Ja, wer erwartet eine Pyramide hier bei uns im Norden? Übrigens siehst du gerade auch mal, der Wandercache jetzt, der eine, der 120 Kilometer. Mal abgesehen davon, dass mir die viel zu lang sind. Ich würde mich viel mehr über 20, 30 freuen. Ich finde, bei den Wandercaches fangen sie auch alle an zu übertreiben. Aber das ist noch wieder ein anderes Thema. Aber das ist ja, wurde 10-mal gefunden bis jetzt. Das ist natürlich ein Problem. Aber apropos Wandercache, den würde ich gleich nochmal reinschmelzen. Wir haben uns ja schon über durch die Lüneburger Heide von NDR. Ich bin ja immer noch der Meinung, das ist falsch rumgelegt, aber egal. unterhalten. Und der hat jetzt einen neuen gelegt. Wenn ich ihn denn jetzt noch schnell auf die Schnelle finde, er nennt sich durch den Höltigbaum. Wo steht denn jetzt hier der GC-Code? Ach da, GC52YN4, ist ein bisschen kürzer, 16 Kilometer, läuft nach demselben Prinzip. Wie gesagt, selber ohne NDR gestern rausgekommen. Also muss man Bilder zuordnen. Man muss Bilder zuordnen und da sind die Locations für die Bilder aber vorgegeben, ne? Ja, du also läufst dann und dann. Ja, es gibt ja die Variante, dass du die Bilder, ohne dass du weißt, wann sie kommen, suchen musst. Die finde ich immer so ein bisschen schwierig. Nee. Der hat auch einen schönen Track, kannst du dir runterladen über GPSs. Und das könnte wohl wieder was werden, was uns beiden, vor allen Dingen dir und Heike, natürlich Spaß machen könnte. Ja. Ist aber dann, FDF ist schon weg. Der Abrocker hat ihn gemacht. Okay. Gut, weiter, ne? Womit wir dann auch wieder, wenn wir beim Cache des Jahres sind, sind wir ja auch nochmal wieder bei der Letterbox. Da gab's, Moment. Ach, oh, das ging viel zu früh. Ich muss dann, hey, das ist ein Bericht über uns. Ich muss es einfach mal einspielen. Das kam heute über Twitter und ich fand's einfach großartig. Mir fiel das gerade ein bei NDR, der ja auch schon in der Geocaching-Magazin, da war er ja auch so als König der Wandercache-Leger, glaube ich, oder so. also jetzt kein, das ist nicht böse gemeint, sondern er war, da hatte ganz witzig, er war ja im Geocaching-Magazin mit diesem durch die Lüneburger Heide. Da gab es einen Artikel drüber. Okay, liest du das Geocaching-Magazin? Nee, das hatte ich drauf, das hat mir einer, das, diese Seite wurde irgendwo gepostet. Deswegen, ach so. Das Geocaching-Magazin habe ich irgendwann abbestellt. Das war nicht, da weiß ich jetzt nicht. Also es gibt noch einen anderen Bericht, der passt so schön dazu. Ich muss es einfach mal, hört es euch einfach an, den Anfang. Und ich mach's mal, ich finde es so schön. Obwohl der gar nicht mehr so neu ist, glaube ich. Erfahrenste Geocacher Deutschlands überhaupt, den haben wir gleich hier zu Gast. Aber damit Sie sich überhaupt mal so ein Bild machen können, wie so eine Suche abläuft, wir waren mit der Kamera mal dabei. Wie, die sagen den Namen gar nicht? Achso, die sagen den Namen gar nicht. Nee, der Name steht unten drunter, aber wer könnte es wohl sein? Wer könnte es sein? Da dürft ihr jetzt mal 5 Minuten drüber nachdenken, dann werden wir es nochmal sagen. Und dann spielen wir es nochmal ein. Gut, das ist ja, der Chat sind heute nicht so viele, weil der hat schon der erste verraten, der weiß es natürlich. Ja, die anderen, die jetzt Konserve hören, die haben noch ein bisschen Zeit, sich zu überlegen, wer könnte denn der erfahrenste Geocacher Deutschlands oder der Welt, was hat sie gesagt? Deutschland. Deutschland. Wenn sie von der Welt reden, dann sind wir natürlich ganz vorne mit dabei, ja. Aber es ist leider nur Deutschlands. Ah, es ist Deutschlands erfahrenster Geocacher. Fiel mir gerade so, das fiel mir echt so ein, weil NDR da auch so in dem Geocaching-Magazin so ein bisschen. NDR ist es übrigens nicht. Nee. Der ist ja der erfahrenste Wandercache-Schläger Deutschlands wahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr, wie sie den Geocaching-Magazin genannt haben. Ich fand das so süß, den Artikel. Der war gar nicht schlecht gemacht, aber das war nett. Naja. Aber so. Wie gesagt, ist auch nicht negativ gemacht, um Gottes Willen. Wir haben uns beim letzten Mal auch über die Hamburger Letterbox unterhalten. Heißt ja gar nicht Hamburger Letterbox, sondern es ist die Letterbox im Hamburger Flughafen. Airport Letterbox, Airport, DB-Hotel, wie auch immer sich das schimpft. Und die Ansichten waren sehr gespalten in den Kommentaren. Ja, und ich war ja auch, im letzten Podcast war ich ja da und stand vor einer verschlossenen Tür. Jetzt bin ich nochmal ab Hamburg geflogen und da war die Tür tatsächlich offen. Und ich konnte diesen Cache also auch heben, ohne dass jemand drin war. Mhm. Ist wirklich toll gemacht. Dadurch, dass die Tür scheinbar immer offen ist, kann man auch reinschauen, ob jemand drin ist. Und damit entkräftigt sich ja wieder meine Aussage, dass ich da ungern reingehe. Also so praktisch Tür auf und da sitzt jemand. Dann komme ich ja blöd vor. Ah, okay, ja. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass das 90% der Geocacher auffällt. Ja, mir schon. Also ich stand wirklich vor dieser verschlossenen Tür beim vorletzten Mal und habe jetzt gedacht, machst du ihn oder machst du ihn nicht? Ja, dann war sie abgeschlossen. Bin ich einmal gegen die Tür gerannt. War natürlich sehr peinlich. Also ist sehr schön gemacht. Es gibt auf NDR, das ist ja jetzt offiziell, auf NDR, dem Fernsehsender, einen Bericht, der extrem spoilert. Und da kommt dann auch der Pastor zur Sprache und erklärt mal ein bisschen so, warum er das so gelegt hat oder warum er das möchte und wie hoch die Besuche sind pro Monat. Ja. Ich persönlich glaube, der geht da ein bisschen von was Falschem aus. Also da kommt so ein Pärchen, findet den Cache und der redet dann mit denen auch so. Das ist noch geil, dass mich der Pastor noch voll labert. Ein Traum. Ja, aber völlig zurückhaltend. Der geht ja davon aus, dass sie dann darüber zu Gott finden. Ich glaube, das tut aber kein Geocacher. Das geht halt nur wegen dem Found und wegen dem Punt hin. Also in Summe, ist eine schöne Bastelei. Ob es in einem Ruheraum sein muss, gut, ist vom Pastor ja da reingelegt. Oder in einem Andachtsraum. Also den Pastor, der geht in alle Medien im Moment, die er kriegen kann. Ich würde ihn, das ist ein seltener Fall von mediengeilem Pastor, habe ich das Gefühl. Also will ich ihm jetzt nicht vorwerfen, aber der lässt kein Mikro aus. Also ich tue mich schwer mit dem Mann, ey. Airport Kirche hieß der, siehst du? Airport Kirche. Ich frage mich gerade, ob es dann, da ist ja auch so ein muslimischer Betraum, ob da der Imam auch da ist. Da gibt es auch einen Cache, wenn du ihn nicht findest, dann hacken sie dir die Hand ab. Nein, Entschuldigung, mein schwarzer Humor. Oh. Nein, aber die Meinungen sind sehr gespalten. Also liest du wirklich überall, auch auf Facebook ging es gerade heute oder gestern wieder los. Und es ist wirklich, da gibt es kein einheitliches Meinungsbild zu. Ich meine, wir sprechen drüber, wenn der Owner meint, er möchte ihn da hinlegen, wenn die Leute meinen, sie möchten ihn besuchen, so what. Also bis jetzt hat sich keiner beschwert, alles gut. Eben. Und auch wenn wir so ein bisschen, sagen wir mal, so leicht negativ drüber gesprochen haben, ist es ja trotzdem Werbung für diesen Cache. Ja, also für mich ist ja, ich mag. Aber ich finde es gut, dass man wenigstens drüber redet, dass man weiß, was einen da erwartet. Ja. Ich es ist ja auch nicht so, dass ich was gegen den Owner hätte oder ich finde den Cache nicht gut. Punkt. So. Da muss doch auch mal einer mit leben können. Das Schlimme ist, wenn du sowas irgendwo twitterst, postest, Facebooks oder sonst was. da wird auf dich eingeprügelt, als wenn sonst was ist. Darf mir denn auch mal ein Cache nicht gefallen? Oder muss mir, also. Ja, du bist schnell in so einer Rechtfertigungsstellung, ja, und letztendlich warum? Kannst du ja deine Meinung haben, wie du möchtest, ja. Und solange ich den Owner nicht persönlich beleidige oder angreife, sollten die Leute da auch mit leben können. Mein Gott. Also schaut euch den Beitrag auf NDR im Lokalfernsehen mal der gerne an, dann wisst ihr, was euch genau erwartet. Also mit auf NDR meint er jetzt wieder den Fernsehsender. Nicht, dass ihr das zu wörtlich nehmt. Ich glaub, da hätte jemand was dagegen. Entschuldigung, was heute so ein Tag. Angefangen hat das mit dem Peelvibe vorhin. Angefangen hat das mit dem Peelvibe vorhin. Mit ihrem, wie hieß das Café? Das hast du weggemacht, aber das sollten wir auf jeden Fall jetzt bringen, weil die Hälfte scheidet dann sowieso aus. Du meinst, das Café hat... Nee, das Problem war die Website. Die Website heißt Rosarot. Rosarot Schwätzchen, ne? Genau. Und du hast gelesen? Also der erste Schritt war Fötzchen. Und ich dachte, was? Wo will die mit uns hin? Ins Rosarote. Ja, genau. Freudscher Versprecher. Vielleicht in meinem Alter, da freut man sich mal, dass man sowas liest. Keine Ahnung. Also das ist die, jetzt mach's nochmal wieder auf, damit ich auch die Adresse sehe. Ja, das wir müssen ja jetzt mal genau. Location für unser Hörertreffen sein. Wir versuchen mal jetzt strategisch, also Hörertreffen. Ja, aber in Geldern. Ich kann jetzt entweder da steht ja nirgendwo eine Straße. Auf jeden Fall findet ein Hörertreffen in Geldern statt. Da steht's. Die Uhrzeit haben wir noch nicht ganz genau. Wir denken mal so zwischen 15 und 16 Uhr, aber das macht das liebe Peelvibe alles. Da möchten wir jetzt auch nicht vorgreifen. Links unter dem Bild, da steht es. Eigentlich machen wir faulen Schweine gar nichts. Wir essen da. Sie kümmert sich um alles und wir sagen immer, gib mal Gas, damit das schneller wird. Ja, das stimmt. Hörerinnen sind natürlich auch. Jetzt kommt Hecken dann wieder mit seinem Gender. Mann. Ja. Wo ist denn das jetzt? Ich kann es nicht lesen, meine Brille habe ich nicht auf. Ja, es geht mir auch so. Im Potthaus. Ja, und das kriege ich noch hin. Ich muss mal vorne, das heißt 47627. Winnickendorfer Straße 35 bis 37 in 47627 Keveler. Ja, packen wir natürlich in die Shownotes. Also ja, das ist jedenfalls das Café, wo es alles stattfinden wird. Das erste Treffen in Hörertreffen von uns. Wir können es jetzt aber offiziell erwähnen, Jörg. Also wir können das jetzt sagen, wie das war mit Giga. Dass die Giga wegen uns eingerichtet haben. Ja, das war. Also Jeremy war ja noch was schuldig, weil er ja damals das Essen nicht bezahlt. Ich habe es ja oft genug erwähnt. Und jetzt hat er uns dafür dann genau, das Giga angeboten. Also offiziell war geplant, unser Hörertreffen als offizielles Event laufen zu lassen. Und dann die Anmeldezahlen haben so den Rahmen gesprengt. Ja. Ja, dass man über ein neues Icon nachgedacht hat. Ja, und dann ist es natürlich so ein Podcast ist ja so teilkommerziell. Und echt? Dann wurden wir halt so ein bisschen, ja, es ist auf jeden Fall kein Cash. Ja, dann wurden wir angeschrieben, darauf verzichten würden für die Münchner. Ja, das haben wir natürlich. Haben wir gemacht. Ja, die sind auch viel kompetenter. Ja, also eigentlich müssten jetzt hier mal eine Packung Weißwürste aufschlagen, oder? So als Dankeschön. Lass uns lieber nichts geschickt bekommen, wer weiß, was da dir ankommt. Da kommen wir aber später noch zu. Ja. Also wir haben noch Spaß am Cachen, das benölte auch einer, das war der Kommentar, den ich aber gelöscht habe, weil er so dämlich war, dass er mir echt wehtat. Wir haben schon Spaß am Cachen, aber ich meine, sollen wir die ganze Zeit erzählen, wie toll das Wetter war? Also wenn wir hier einen Podcast machen, den wir von Anfang an betitelt haben mit Boulevard à la Morgenpost, dann ist es doch klar, dass die Negativen nicht, aber dass die absurden Sachen... Die müssen wir bringen. Ja, dass die eher kommen. Also wir haben schon unseren Spaß am Cachen, sonst würde ich den, muss ich auch ganz klar sagen, wenn ich keinen Bock zum Cachen hätte, würde ich auch den Podcast nicht machen. Das passt ja überhaupt nicht. Da, Rosarot, Schwätzchen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir das nicht, dass wenn das so hängen bleibt, das ist ja auch schlecht. Wobei wir natürlich... Also mir geht's gerade so, dass ich, klar habe ich Spaß am Cachen, aber ich muss jetzt auch nicht so jeden Tag. Ich war jetzt letztens wieder auf dem Event, da gibt's Leute, die wirklich jeden Tag cachen. Und das muss ich nicht. Also bei mir ist es so Stimmungsschwankungen. Immer so hoch, runter. Da gibt's erstaunlich viele, die jeden Tag cachen. Erstaunlich auch mal wieder, dass sie das immer noch durchziehen. Aber das bewerte ich jetzt auch weder negativ noch positiv. Für mich wäre das nichts. Ich habe das mal irgendwann ausprobiert. Zu meiner Tage oder so habe ich nicht mal ganz am Stück geschafft. Und das war mir... Ich merke das am Wochenende, ne? Wenn ich freitags gehe ich alleine los, habe meine Freitagsrunde, dann komme ich so auf 20 Caches, dann gehe ich Samstag mit Heike und dann habe ich Sonntag meistens schon keine Lust mehr. Dann brauche ich echt diese Woche Pause dazwischen und dann auch wieder mit Motivation los. Ja, so ging es mir auch. Ich wollte ja Ostern unbedingt cachen. Leider hatte Krümel was dagegen. Tja. Danach hat's mich getroffen. Aber so 2, 3 habe ich noch gemacht. Kommen wir aber auch sicherlich später dazu. Ja, wir müssen nochmal hier. Wir sind immer noch nicht über unsere Begrüßungszeit drauf. Genau. Kurzlocks weiter umstritten. Ich weiß nicht, ob ich das aufgeschrieben habe. Ich glaube, das war auch irgendwo in den Kommentaren. Ich glaube, das war das Thema, wie wir locken. Genau. Es geht immer wieder, Kurzlocks, Langlocks, alles. Aber Locks sind eigentlich immer, ich weiß gar nicht, was nochmal besprechen muss, irgendwo. Ich glaube, da wird's nie Ruhe geben. Also wirklich, was da genölt wird, ist immer wieder beeindruckend. Erstaunlich immer wieder. Also ich finde es auch immer sehr erstaunlich, wenn einer das, wirklich so hinkriegt, jeden Cache mit einem richtig langen Lock zu bewerten. Ja, das hat schon 2006 oder 2007 der dicke Olli gemacht. Ja. Der hat also wirklich ernsthaft 3 bis 4 Einträge gebraucht, weil das sonst immer nicht reichte. Der wurde dann bepöbelt, dass er nicht immer die ganzen Logs vollschreiben soll. Da müsste man so viel scrollen. Ernsthaft. Also du siehst, du kannst machen, was du willst. Ich gebe schon eine PDF. Hamburg Flughafen. Also wir werden das verlinken. Da gibt es für airport.de Resources Downloads Hamburg Flughafen 2013-04 PDF. Letzte Seite. Also offensichtlich gibt es sogar vom Flughafen was, wo man über die Letterbox nachlesen. Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Sorry, aber genau deswegen, wie man da hinkommt. Deswegen mag ich diesen Cache nicht. Weil der ist einfach, was soll das? Wenn einer ins Fernsehen möchte, soll er den Clownsnase aufsetzen und über den vor der S-Bahn springen. Kommt auch. Ist übertrieben. Aber das Ding ist, das lebt, was ist daran so toll eigentlich? Ganz ehrlich, das ist ein guter, also überdurchschnittlich guter Cash. Ja. Wird aber hochgejubelt, weil er halt überall in den Medien auftaucht. Warum er da auftaucht, bleibt mir schleierhaft. Hast ja gesagt, weil der Pastor so medienaffin ist. Was natürlich toll ist, du kannst innerhalb des Flughafens TBs abwerfen und TBs tauschen. Das ist nicht immer so der Fall, sondern gerade wenn du im Flugzeug ankommst, musst du auch häufig in komische Ecken gehen. Aber hatten wir schon die ganzen, also genau, das, ich glaube, da wären wir uns noch nicht einig. Lass uns den Abschluss machen von dem Einführungsteil hier. Indem wir nochmal. Wir haben eine Google Plus Seite extra wieder gebaut, weil irgendwer damals ja sagte, Google Plus wäre jetzt auch schön, wenn wir das ein bisschen bespielen würden. Was heißt bespielen? Also die Artikel gehen da jetzt auch rein und auch wenn der nächste Podcast kommt und so und 2 Tage später, ja, vielleicht lag es an uns. Kam dann die Meldung. Du siehst, wir waren alles kaputt. Erst das Giga, dann. Erst die Chicago Geocacher, die uns da auf Twitter genannt wurden, die so ähnlich sind wie wir. Wir werden schon in Englisch. Erwähnt, haben sofort aufgehört. Ja, letzter Podcast. Stimmt. Dann wird aus diesem Mega ein Giga und es klappt nicht so. Ja. Jetzt wäre übrigens Zeit, nochmal das kurz einzuspielen. Gleich. Und jetzt Google Plus tot. Jetzt Google Plus tot. Das ist echt traurig. Und dann, was bleibt uns? Nur noch Kleinigkeiten. Ja. Und das muss ich immer mit meinem Tablet, dauert das immer zu lange. Ich muss mir da was anderes überlegen. Da müssen wir fahren. Erfahrenster Geocacher Deutschlands überhaupt, den haben wir gleich. Ah, ich höre das so gerne. Erfahrenster Geocacher Deutschlands überhaupt. Das wird in Zeit gemessen, wie viel du. Ich möchte nicht sagen, wer das Video hochgeladen hat, ne? Das ist der gleiche, der auch genannt wird. Ihr könnt aber noch ein bisschen raten. Wir verraten das erst zum Ende hin, würde ich sagen. Ne? Wir erwähnen einfach nochmal den Michael, der hat nämlich eine neue Seite. Wer jetzt denkt, wer ist Michael? Das ist der Louis Cypher. Der heißt jetzt, den gibt's ja nicht mehr. Den gibt es ja jetzt nicht mehr. Transformiert. It's back to Earth. Was ist der? Ja, aus der Hölle wieder unter den Lebenden. Und der macht ja jetzt seine neue Seite, Podcast, Blog, Making Tracks. Aber die Website ist, jetzt hast du sie aufgehabt. www.podcast, also www. Nein. Ach, scheiße, ich habe die falsche wieder drauf. Deswegen. Warte, das Café brauchen wir nicht mehr. Ich habe jetzt ja seine alte fast wieder vorgelesen. Nein, genau. Es ist jetzt www.michaelpfaff.eu. Nochmal, www.michaelpfaff.eu. Wir verlinken das auch. Ist aber jetzt zwar nicht mehr reines Geocachen, aber er cacht ja immer noch ein bisschen. Aber den Höllenblick hat er noch so drauf. Guck mal an, aber einen großen Flatter-Button. Wieso haben wir nicht so einen großen? Gibt's da mehr, wenn man da draufklickt? Klick mal drauf, ja. Ich gönne ihm das ja. Wie? Ja, jetzt. Oh, jetzt. FTF, First to Flatter. Ja. Zeig doch nicht an. Flattered Received. Ach doch, guck mal, ist jetzt ein. Ja, jetzt. Ah, wir haben als erster geflattert. Ach, dafür muss er uns ewig dankbar sein. Dafür muss er uns erwähnen. Dafür werden wir in der Hölle schmoren. Nein. Am besten unter Making Tracks FTF flattern. Die schweigende Mehrheit. Also ich fand den Ansatz einfach schön, weil es hat schon auch was von Geocaching ein bisschen mit drinne. Fußspuren, Reifenspuren, Tonspuren, all das hinterlässt man, bla bla bla. Ihr kennt ihn, schöne Stimme, interessante Blog. Wer mal Interesse hat, sollte mal reingucken. Außerdem eine coole Type, wenn man ihn mal trifft. Sonst hätte ich auch ehrlich gesagt keine Werbung gemacht. Ich mag dieses Werbung machen nicht, aber... Ah, da siehst du wieder den Unterschied zwischen uns und da. Wir sind Boulevard. Oder wärst du jetzt auf sowas Fußspuren, Reifenspuren, Tonspuren, den Zusammenhang? Nee, das hat ja Stil. Was soll das hier? Yeah. Das passt ja überhaupt nicht. Wir wollen das auch nicht übertreiben. Nee, ne? Ja. Ja, was haben wir dann? Jetzt sind wir durch mit der Nachbesprechung. Das ist wahr. Jetzt haben wir das. Weil jetzt kommt ja deine geriffelte Linie nach hier. Nach 38 Moment. Erfahrenste Geocacher Deutschlands überhaupt. Ja, das muss ich nochmal einspielen, damit ihr auch noch raten könnt. Ich finde das so schön. Ich finde das, ich will dem nicht, der da gemeint ist, nicht mal böses. Ich finde das einfach nur so, ach, das ist so, das ist, in dieser Szene ist das so, da kann man sich echte Freunde mit schaffen. Mich stört's. Kommt drauf an, wie du damit umgehst. Also nicht falsch wieder mir auslegen. Ich gönne ihm das von Herzen, aber ich finde das so schön, wie dieses Mädel das da formuliert. Du merkst, sie weiß überhaupt nicht, wovon sie spricht. Wir wissen ja auch nicht, wovon wir sprechen. Ja, das stimmt. Warst du eigentlich auf einem Dönerstag-Event? Nee, ich werde auch Events, ehrlich gesagt, außer die ich jetzt noch mich angemeldet habe, nicht mehr besuchen. Da bin ich irgendwie mit durch. Also nicht aus irgendwelchen hehren Gründen, wie das bei Cachern üblich ist, sondern ich habe einfach keinen Bock mehr. Da sind mir einfach mittlerweile so Gestalten, wie die nachher auch kommen, hier diese T5-Schwuluppen da, die sich da jetzt selbst eine Challenge gegönnt haben. Du musst es einfach sehen, wenn du eine Riesentitte hast, dann will jeder mal dran saugen. Ja, aber die laufen alle, glaube ich, mit offener Hose. Ich weiß nicht, ob das alle sind, aber der eine auf jeden Fall. Ja. Lass uns die da hinten schieben. Wir schieben die nach hinten. Lass mich doch mal zum Event kommen, weil ich war nämlich jetzt wieder auf einem Event, so wie es sein sollte. Wo denn? Beim Bullenherr, der hat den Bullenherr der Osterschnack Teil 2, glaube ich, nannte er sich gemacht. Hatte ich gelesen, ja. GC4YMNW. Scheiße, irgendwas war da, deswegen konnten wir nicht. Da hatte ich echt überlegt hinzukommen. Krümel war gesund, ich war so halb gesund, da sind wir hingefahren, das war tatsächlich auf einer Wiese, Pavillon, paar Bänke, jeder Cacher bringt was mit. Also, naja, was anderes als Wiese gibt's da ja auch nicht. Ja, das stimmt, das muss man jetzt mal. Es gibt Wiese mit Kuhfladen und Wiese, es war Wiese. Ja, also von da. Das Wetter hat gehalten, das war eine kleine, na klein war es jetzt auch nicht, vielleicht 50 Leute? Der ist heute gar nicht da, du kannst es also gar nicht, du brauchst es gar nicht so loben. Jo, okay, war total scheiße und gab keine Verkaufsstände und nee, das war also so wie ich mir, also ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei, aber am Anfang waren die Events auch so. So maximal so 50 Leute, nicht 300. Ja. Draußen, ich kenne das noch, dass wir mal gegrillt hatten in so einer Grillhütte oder es gab mal so mit einem Kanu fahren und sich dann nachher nochmal mit einer Bratwurst zusammensetzen. Ja. Das war wieder so back to the roots, hat mir sehr gut gefallen. Ja, kann mir vorstellen. Womit wir jetzt wieder bei deinem Münchner Trip werden. Ja, kommen wir mal nach München. Da ist ja jetzt, das müsste, also der Podcast, der ist nicht vermeldet, fliegt, glaube ich, raus. Gibt's nicht. Das müssen alle ganz dringend, also wie irgendwer, ich glaube, genau, die Schlemmercacherin schrieb gleich, glaube ich, an dem Tag noch auf Twitter, jetzt am besten Facebook nicht mehr benutzen und auf Twitter unbedingt Giga muten, sonst ist der Tag echt versaut. Und zwar nicht wegen München, sondern einfach, weil da so eine Welle kam und hatte sie auch nicht unrecht, die Timeline. Die kam aber auch wirklich so 5 Sekunden später ging's los. Ja, ging sofort los, ja. Es gibt ja jetzt, also brauchen wir nur kurz drauf eingehen, das haben andere Podcasts genug gemacht und Blogs, das neue Icon für Giga-Event. Ja. Also man schafft es nicht, ein Nano-Icon zu bringen, aber man schafft es, ein Giga-Icon zu bringen. Ganz klare Prioritäten wurden damit gesetzt. Ja, aber warum? Ich habe jetzt, also wer wissen will, was genau oder wann es genau Giga ist oder so, der hört am besten den Münsterland-Podcast. Die haben das gut erklärt und die wissen, wovon sie reden, wir nicht. Ich glaube, 5000 Leute müssen da kommen oder nee, so. Nee, nicht mal. Es geht, glaube ich, nur darum, dass es so ein von Groundspeak unterstütztes ist, also Project. Es gibt da gar keine, ich glaube, es gibt da gar keine richtigen Begrenzungen, sondern es geht darum, dass Groundspeak das wirklich im Einzelfall entscheidet. Okay. Und auch nur eins pro Tag sein darf, nicht so wie bei Mega, wo es auch schon zweimal an einem Tag gab. Und ich glaube, die Unterstützung war das Entscheidende. Und die wollen auch, glaube ich, nicht viel mehr als ein, zwei im Jahr haben, um das jetzt auch nicht zu entwerten. Was bei Groundspeak mal abzuwarten ist, wie lange sie sich selbst dran halten. Und München ist jetzt halt, das gibt sind ja dann noch was, die ne? Ersten, die Giga bekommen haben. Und ich habe im selben Sekunde gedacht, warum kann ich meinen Flug nicht stornieren? Ehrlich, ich wäre sofort zu Hause gewesen. Weil jetzt so viele kommen, oder? Ja, es sind 200 Euro sind jetzt von Arsch, weil, ach, da steht's doch, mindestens 5000 Teilnehmer. Warten wir mal ab, wie sich das am Ende noch zeigt. Also da hört man auch noch viel Verschiedenes und diese Hilfeseite gibt's wohl noch nicht und ich weiß nicht. Warten wir einfach mal ab. Auf jeden Fall München hätte ich storniert. Nicht, weil ich München plötzlich nicht mehr mag oder mehr mag oder was weiß ich. Ich glaube, ich Schlemmercasher schrieb's auch. 500 zusätzliche Villetents in 3 Tagen. Also. Ja, jetzt muss man natürlich, zum einen müsste man natürlich sehen, wo ist die Location? Die ist ja im Olympiapark. Ja. Ich meine, da spielt meines Erachtens, spielt da nicht Bayern? Nee, spielt da gar nicht mehr. Die haben die Arena ausgelagert, ne? Ja, und ich habe schon von vielen Seiten gehört, dass das so schon für ein Mega nicht wirklich großzügig bemessen ist. Also da hörte ich eher. Ja, aber rennen da nicht sonst auch viel mehr Leute durch, dass die 5000 eigentlich nur ein Geocaching-Kreis, nicht? Nein, nee. Ist eng? Ja. Das sagt Kuscheln. Das sagt keiner laut, weil das natürlich alles Bayern sind, die das beurteilen, oder hauptsächlich Bayern sind, die das beurteilen können und die natürlich nicht mit ihren eigenen Leuten vor Ort, also kann ich auch alles verstehen. Aber das hörte ich jetzt schon des Öfteren, dass die Location. Ich weiß gar nicht, was denn die Location ist. Ist das nicht das alte Stadion? Ist es davor? Davor wohl irgendwie. Okay. Man kann sich das auf Google Earth auch angucken. Aber ich will das auch gar nicht schlecht machen, weil ich kann es nicht beurteilen. Das kann ich erst machen, wenn ich da war. Ich habe bis jetzt nur gehört, dass es wohl nicht so großzügig sein soll, wie man vielleicht denken könnte. Und was ich das Problem habe, ist, dass das sowas wie Prag wird. In Prag haben natürlich auch alle, nein, wir sind da, weil die Stadt so schön ist, mit dem GPS Maze, das erste Mal in Europa gab, hatte das natürlich gar nicht zu tun. Nicht. Und in München hat das natürlich nichts mit dem Giga zu tun, dass plötzlich 500 Leute, in Worten 500, mehr kommen, hat natürlich nichts mit diesem Bildchen zu tun. Nee, komm, die haben alle vergessen, sich vorher anzumelden. Genau, waren einfach spät dran, ja. Die Frage ist natürlich, wo gilt Groundspeak dann noch hin? Ja, ich meine, es gibt dann. Meine Frage ist, Moment, wem erzählt man solche Geschichten? Der erfahrenste Geocacher Deutschlands überhaupt, den haben wir gleich hier. Den sollte man dazu vielleicht befragen. Du bist wahrscheinlich auch da. Guck mal, dem Chat gefällt das auch. Die Frage ist, wo geht's hin? Ne? Also nach Giga kommt ja Terra. Was kommt dann? Peter? Ja, aber da würde ich mir jetzt gar nicht so Gedanken machen. Ich habe im Moment echt mehr Angst vor diesem München-Geschichte. Also erstmal. Naja, ich habe auf Facebook auch schon mal gefragt, ganz ehrlich, wie kommt das denn für dich rüber? Also das meine ich jetzt gar nicht beleidigend, aber für mich wirkt das langsam alles ein bisschen holperig. Also erst wurde die Seite nicht fertig, dann gab es wohl nur einen Programmierer, der dann irgendwie doch nicht gemacht hat und dann haben Sepp und Bertha das plötzlich im Schweinsgalopp fertig gemacht, sondern froh, dass sie die haben. Dann die Geschichte da mit PayPal. Ja, PayPal ist scheiße, das wissen wir alle, mag ja auch sein. Komischerweise bei anderen Mega-Events ging auch PayPal, da gab's das Problem nicht. Also dafür, ich meine, das sind ja alles Leute, die es nebenbei machen, so. Ja, aber dafür, dass das Project wird von Groundspeak unterstützt, ja. Da ist entweder die Unterstützung nicht da oder es ist einfach nur der Stempel-Project. Ich finde vor allem das deswegen schwierig. Beim normalen Event, wenn da was schief geht, ist das Pech. Das sind alles Amateure. Das ist okay. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Jetzt in München. Ich habe da selber ja auch schon mal eben 250 Euro investiert. Ich fliege da nämlich hin, weil es mit dem Auto viel zu teuer wäre oder kompliziert wäre und habe Unterkunft gemietet und. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, findet das echt statt? Ja. Also ich will den, wie gesagt, ich will den, das, also nein, ich will das jetzt auch nicht schlechter machen, als es ist. Wie gesagt, ich finde es nur, es wirkt jetzt nicht gerade alles ermutigend. Dann wird PayPal abgekündigt, 3 Tage später wird PayPal wieder angekündigt. Vielleicht hätte man erst mal mit PayPal reden sollen, bevor man da ein Announcement macht. Also, es ist natürlich so, wenn das jetzt nicht stattfinden würde, es wird ja stattfinden. Ja, da dann würden in Berlin aber die Sektkorten knallen, weißt du. Ja. Das wäre ein Fauxpas, den sich Groundspeak gar nicht erlauben könnte. Ja, das hoffe ich ja auch, dass das, ich gehe auch davon aus. Aber das macht einfach alles echt einen Eindruck, so als wenn das. Also sorry, da haben sie nicht vorbereitet. Ich meine, sie wussten, wenn sie ein Mega machen, was da auf sie zukommt. Hast du das mit dem Nach-Event mitbekommen? Ja, das war ausgebucht. Da fällt mir ein Ei aus der Hose. Dann war das ausgebucht. Noch mit, eins. Ich glaube 350 Leute. Ja. Also man macht ein Nach-Event bei einem Mega in einem Gelände, wo 350 Leute, finde den Fehler, also ehrlich. Hm. Und dann. Vor allen Dingen, man macht es bei einem Giga. Das muss man jetzt Giga. Es war ja noch Mega. Also naja, es war okay. Ja, ne, aber. Und dann schreibt man das nicht hinter, wie ja mittlerweile bei Events üblich, dass man zur Not schreibt, Frühstücksevent, bla, und dahinter in Klammern ausgebucht. Dann fällt da jeder über den Titel schon oder schreibt ins Listing. Ja. Listing ist schwierig, liest nicht jeder, schreibt man seinen Titel. Nein, die disablen das temporary und die, die jetzt sich erst einen Monat vorher drum kümmern, die finden das Event gar nicht, weil sie es gar nicht wissen. Das ist ja disabled. Also sorry, das ist so ein Fehler, den macht einer, der 3 Monate dabei ist. Also ich sag ja auch, dieses Mega an Geldern, wo wir hinfahren, macht einen straffer organisierten Eindruck. Da hatte ich ein bisschen gestört, dass es gedeckelt war. Aber was heißt gestört? Also das stand bisschen, von Anfang an fest. Ja, fand ich, genau. Das stand aber fest, dass dadurch ist es okay. Ja, aber es stand auch von Anfang an fest, das Logbuch ist außen. Ja. Es können nur so und so viele Leute auf das Gelände. Und da hörst du 3-4 Sachen zu und dann ist Ruhe. Und dies hier. Hast du es jetzt mitbekommen mit den Fahrrädern? Finde ich auch eine klasse Idee. Eine Sonderkondition ausgehandelt, dass du mit dem Fahrrad fahren kannst. Ja. Perfekt. Zum Giga nochmal. Ich frage mich, was das für dich als Händler für eine Auswirkung hat. Weil wenn du jetzt ein Giga-Event bringst, sind ja in der Wertigkeit der User ein Mega nicht mehr so viel wert. Ja, Es gibt ja Gigas. Ja. Also vielleicht Mega ist nicht mehr so gut besucht. Ich meine, letztendlich ist es eine Verkaufsveranstaltung, das muss man ganz klar sagen. Ja. Ich sehe gerade, die Deckelung hat seinen Grund, bevor wir da zu weit weg von kommen. Ist leider nicht anders machbar. Ja, kann ich verstehen. Ist es auch nicht so, dass ich das pöbelig gemeint hätte, sondern mir fiel einfach auf, Mega, das begrenzt ist, fand ich erstmal komisch. Das ist kein Vorwurf an die Owner, sondern es ist einfach erstmal ein Sachstand. Also, oder wie soll ich das formulieren? Die Leute nehmen das immer gleich als Kritik. Das ist es im eigentlichen Sinne gar nicht, sondern ich finde es halt komisch, so. Das heißt ja nicht, dass es schlecht ist oder dass ich deswegen nicht hingehe, sondern kannte ich nicht, finde ich auch nicht perfekt, aber wenn es nicht anders geht, klar, dann macht man das. Ja, aber braucht man ein Nach-Event? Das ist die nächste Frage. Brauche ich ein Nach-Event? Ja, das frage ich mich auch. Ich wollte sowieso nicht hingehen. Wie gesagt, das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, ja, scheißegal, ich habe die sowieso schon in GSAK, ich werde da vorbei. Ich werde da schon, wenn ich schon in München bin, ja, den Punkt nehme ich mit, Statistikgeier. Ja. Dann logge ich das auch und ich gehe da auch vorbei. Einfach, um auch mal zu gucken, wie viel da los ist, wer da alles so ist. Da trifft man auch wieder Leute vor der Tür. Aber im Endeffekt brauchst du es nicht. Es ist tatsächlich ein extra Punkt, der nochmal gemacht wird. Es wirkt sogar sehr kommerziell, weil man, wenn du das Listing liest, sogar das Gefühl hast, da steht jetzt irgendwo drinne, dass du das auch ohne loggen darfst, aber im ersten Moment wirkt es so ein bisschen, als wenn man da nur hin darf, wenn man Zutritt hätte, was das Disable jetzt auch fast noch ein bisschen unterstreicht, was natürlich nicht so ist, aber so kommt es rüber. Also, okay. Boah. Ich frage mich gerade, Miss Marple ist jetzt im, wir reden jetzt über das München. Miss Marple war jetzt noch, weil wir uns, deswegen bin ich auch reingegangen, da ging es noch um Geldern, dass das begrenzt ist. München ist ja nach oben offen. Genau. Wie gesagt, werde ich sehen, wie der Platz ist, kann ich nicht beschreiben, kann ich nur sagen, habe ich jetzt nicht Gutes gehört, aber das hört man, man muss es halt selber sehen, sonst kann man es nicht wirklich. dass die Amis kotzen, das glaube ich sofort, das erste Giga und das in Deutschland. Das muss man aber auch mal, das stimmt, wo er das jetzt gerade so schreibt, der Heckenland, das ist echt auch eine kleine Verbeugung vor Deutschland mal von Groundspeak. Ja, alle meckern immer, ja, aber ist ja. Normal machen sie erst alles immer in Amerika und diesmal das erste in Deutschland. Ja, ob das jetzt eine kleine Verbeugung ist. Oder ein Geschenk oder wie du es nennen möchtest. Aber du weißt ganz genau, wie geil die alle hier auf Icon sind. Und jetzt gibt's das erste Giga in Deutschland. Da stehen doch schon mindestens 15 Leute jetzt irgendwo auf dem Wieso und holen sich einen runter. Also ernsthaft. Ja, das stimmt. Und spritzen sich dann alle noch, wer den Keks trifft, muss ihn essen. Genau. Ja. Also das ist. Wer nicht trifft, muss ihn essen. Nein, aber ist ja wirklich so. Also finde ich schon, das muss man auch mal anerkennen. Und das tut natürlich ja keiner. Tippitappi. Wir finden Tippitappi, Tippitappi Tapp oder wie auch immer. Der Name ist natürlich eine Zumutung. Tippitupper. Perfekt organisiert. Das ist so ein Mega, wie es eigentlich auch sein müsste. Geldern. Ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob Groundspeak jetzt ein Giga Icon hätte bringen sollen. Wie gesagt, wie du am Anfang gesagt hast, Nano-Icon, das wäre eigentlich was wirklich mehr Leuten geholfen hat. Jetzt trennt sich die Lage wieder an zwei Leuten, die das geil finden und sagen, was regt ihr euch nur auf? Und Leute, die sich einfach sagen, das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Ich weiß aber gar nicht, also ja, ich hätte auch lieber das Nano-Icon gehabt, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn du von mehr Leuten sprichst, dann bringen sie mehr Leuten was mit diesem Giga. Denn ganz ehrlich, die Cacher, die Nanos haben wollen, das lass mal ein paar hundert sein, wenn es hochkommt. Das liest du ja auch nur im Internet. die Leute, die aufs Giga gehen, sind 5000. Also auch wenn es mir gar nicht gut gefällt, befürchte ich fast, dass jetzt mehr Leute bedienen, als hätten sie das Nano-Icon gebracht. Welche dritte Fraktion gibt's noch? Mir ist das völlig Latte. Ja, das meine ich ja genau. Also deswegen sage ich ja, das sind... Nee, das, Latte gibt's nicht. Also so, das ist ein neues Icon. Das Latte. Also wir müssen mal sagen, worüber wir reden. Es kommt gerade im Chat. Und dann gibt's noch die dritte Fraktion. Ich zum Beispiel. Mir ist alles völlig Latte. Wir könnten das natürlich machen. Wir könnten jetzt so ein Gerücht streuen, dass es ein Icon gibt für alle, die das nicht locken. Dann wäre es ja mal interessant. Das, oh, da finden sich auch. Jetzt guck mal, jetzt das heißt irgendwas zwischen Tippi-Tippi-Tapp. Tippi-Tippi, nee. Das von denen, die es eigentlich wissen müssten. Tippi-Tippi. Aus gewissen Gründen. Und ich meinte Tippi-Tappi. Also dieses Tupper-Mega. In Geldern meinen wir auf jeden Fall. Da wollen wir hin. Das kann ich dir relativ schnell sagen, was das heißt. Ich muss es nur noch eben finden, weil ich habe, es heißt tippitippitapp.de. Tippitippitapp, ja, siehst du, haben sie richtig geschrieben. Steht im Hautraiser. Die Schlemmerkescher. Unser Buchhalter Tippi hat. Ja, Schlemmerkescher wieder ganz vorne. Da. Ja. Nee, also ich, wie gesagt, es, das gefiel mir auch. Also die Announcements, die da kamen, das waren alles kurze, knappe, klare Ansagen, positive Ansagen. Mhm. In München habe ich gedacht, sagen Sie es jetzt ab oder was kommt jetzt schon wieder? Ja, ehrlich, ich kriege schon mal einen Schock, wenn ich irgendwie Announcement lese und darüber Mega, ach nee, Giga ja jetzt. Haben Sie es umbenannt? Weiß ich gar nicht. Ja, Mir sang Giga heißt das jetzt. Naja, wie immer es heißt. Ich werde aufs Hauptevent gehen, freue mich da auch ein paar Leute zu sehen. Das Frühstück habe ich schon gehört, darf ich mit jemandem machen, der sehr gut weiß, wo man gut essen kann. Die schleppen mich damit. Oder meinst du jetzt etwa ihn da? Nein. Jetzt hättest du es eigentlich mal abspielen müssen. Nee, das dauert im Moment, wenn ich draufklicke. Das muss ich mal vorbereiten. Haben wir sonst noch was zu München zu sagen? Zu München, ja, du, die Empfehlung der Schlemmerkescher, als ich da war, war erste Sahne. Ansonsten. Jetzt schreiben alle die Schlemmerkescher. Das ist gut. Also, wenn ihr Tipps für Essen und Trinken habt. Dann die Schlemmerkescher. Wisst ihr ja wo? www.schlemmerkescher.de da, ne? Ist das überhaupt die Seite? Ja. Nicht, dass ich hier Scheiße erzähle. Ja. Wird wohl schon so sein. Ich klicke hier auf Mirsan Mega und das geht gar nicht auf. Weißwurst-Frühstück im Hofbräuhaus. Ja, so heißt übrigens ja, das Nach-Event. Ja, das fängt gerade an zu laden und kommt nicht. Ich weiß gar nicht wieso. Was? Dein Sound da? Nee, ich versuche gerade das Weißwurst-Event zu laden. Und wolltest du nicht wirklich hingehen? Weißt du, wie so eine Weißwurst schmeckt? Nee. Zum Frühstück? Nein, ich wollte, also ich habe überlegt, vorbeizugehen, zu essen. Das ist tatsächlich immer noch on a vibe. Ich bin ja so ein Hotelgänger, jetzt war ich in München, da liegen tatsächlich Weißwürste zum Frühstück darum. Ja. Ich frage mich, wer ist das? Ich muss mal gerade gucken, haben sie das jetzt wieder disabled noch oder ist das wieder offen? Also ich habe so Weißwurst einmal probiert, weil man es ja mal machen muss. Zum Frühstück. Ja. Hast du die gezupft oder? Ich hab sie irgendwann weggeschmissen. Mit Haut gegessen. 23.04. Na, das kann sogar sein. Ist das Ding immer noch disabled? Tatsächlich. Ich hätte gedacht, dass sie da vielleicht mal drüber fallen und das wieder enablen. Gut, aber das ist deren Entscheidung. Da können wir letztendlich das nur so hinnehmen, würde ich sagen. Ne? Ja. Ja, hast du das eigentlich mitgekriegt? Das Ergebnis Australien-Deutschland, 1-0 für Australien? Ja, wir müssen ja ehrlich sein, wir haben schon kurz drüber gesprochen. Das musst du erklären, ich kenne die immer noch nicht. Ich weiß nicht, wer der Typ ist. Also Jörg kennt den Schauspieler von Wolverine nicht. Nee. Hugh Jackman. Ich weiß nicht mal, was Wolverine ist. Das ist für mich so eine Krankheit irgendwie. So ein X-Men-Ding. Ach, der Typ, ja, den weiß ich aus dieser X-Men. Ich frage mich gerade, was der noch so gespielt hat. Das fällt mir jetzt aber auch irgendwie nicht ein, weil ich ihn jetzt nur in X-Men wahrgenommen habe. Mit den Kotzletten da, oder was? Ja, das ist natürlich nicht wirklich da, sondern nur angemacht. Ja. Guck mal schnell bei IMDb. Der sieht schlimm aus. Ach, der sieht, hallo, sexiest man alive, sagen die Frauen jetzt gleich wieder. Jetzt. Da steht natürlich erstmal Huge geschrieben. Jackman goes geocaching. Der Meister der Magie. Aha. Genau, der hat nämlich getwittert, dass er mal geocachen ist und dann ging es natürlich natürlich dreimal, 300.000 Mal retweetet und favorisiert. Aber dann kamen so witzige Dinger, so dann steht's ja wohl jetzt 1-0 für Australien, weil... Naja, 1-1,5. Na, Moment. Ein halber ist er ja. Weil wir haben Hohecker und Australien hat, ja... Ne? Kann ja jeder mal selber überlegen, wer da gewinnt, aber... Warte, jetzt ganz kurz, aber wir, ne? Wir haben, Moment. Erfahrenste Geocacher Deutschlands überhaupt, den haben wir gleich hier Das muss mal gesagt sein. Also eigentlich haben wir ausgeglichen. Der hat auch im Movie 43 mitgespielt? Ach du Scheiße. Ja, aber was hat er denn? Jetzt hat er jetzt einmal zufällig gecached aus Versehen. Der hat einfach mal einen Tweet last gemacht, dass er geocachen war. Natürlich haben sich alle inklusive Groundspeak gleich draufgestürzt und gesagt, hey, wo bist du? Und sag mir mal welchen. Natürlich wird er nicht antworten. Da gab's aber ich kann das auch nicht nachvollziehen, dass es jetzt plötzlich 1-0 für Australien stehen soll, weil Hohecker hat mehr Funde. Und wenn wir eins wissen beim Geocaching, die Foundzahl zählt. Egal, ja. Also mit Liebe 1-1. Oh, ich muss ja mal gut ziehen. Ne? Ich mache mir sonst auch gerne mal lustig über Hohecker. Aber sein letzter Auftritt in N3 vor 2-3 Wochen war wirklich gut. Da hat er auch nochmal über Geocaching gesprochen. Und da hat er wirklich mit Herz und Liebe gesprochen. Also das war wirklich, also war richtig schön anzuhören. Muss ich echt mal sagen. Da muss man ihn auch mal loben. Mir hat das gut gefallen, der Auftritt. Ja, ich meine, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann musst du auch mit. Ja, aber er hat auch schon mal, ich fand die anderen Auftritte mal so, da ging es mir um sein Buch und sein Klettern und ihr selber und was er alles. Und da war es mir, also mir hat er zumindest gut gefallen. Sag mal, hast du wirklich keinen Film mit ihm gesehen? Ja, dieses X habe ich gesehen. X-Men hast du doch gesehen, ne? Oder Kate und Leopold. Kenn ich überhaupt nicht. Da war 49 Mal Darsteller. Ja, das, ich gucke keine Pornos. Vielleicht deswegen. Dann kommt es nicht so auf die Gesichter drauf an, meinst du? Oh, und außerdem lese ich gerade im Chat. Das liest du vor. Das ist außerdem haben wir den, den WC? Ich habe meine Brille nicht auf. Also wir haben irgendwen, der zählt. Mindestens einen Spider-Man. Ja, das stimmt. Wieso? Weil also da möchte ich jetzt nicht drauf achten. Das lassen wir jetzt mal raus. Ist auch noch der Link zu der NDR Talkshow. Oh, cool. Aber wir haben schon einen tollen Chat. Der wird zwar jedes Mal kleiner, weil bald sind die nur noch zu zweit, der uns die Show und schreibt und uns den Chat schickt. Jetzt müssen wir mal ganz schnell eine Cash-Empfehlung einstreuen. Und zwar in Ulm ist ja ein ganz bekannter Cash deaktiviert worden. Ja, da haben sie sich ja wieder. Ja, aber es ist auch ein ziemlich geiler Cache gerade gepublished worden, nämlich GC50QG0, also Ulms dunkles Geheimnis. Der Owner hat es auf Facebook mal eben ein bisschen eigentlich im kompletten Cache gespoilert. Das ist natürlich sehr toll für Leute, die da eh nicht hinkommen. Und da muss ich sagen, er hat sich wirklich Mühe gegeben. Die Stationen sehen alle sehr nice aus. Es sollte mich wirklich wundern, wenn der nicht bald relativ schnell über 100 Favoritenpunkte kommt. Achso, ich dachte, bald kaputt ist. Nee, und ich war natürlich auch nochmal, nachdem Krümel da so ein bisschen genesen war, hier in der Gegend cachen. Ich hatte das ja auch schon im Blog da gemacht, beim GC51H53, das Froschkönig TB Hotel und dieselben Ona Lierchen haben ein anderes TB-Hotel eine Abfahrt davor. Das nennt sich Hänsel und Gretel, was ich auch nur empfehlen kann, was ich jetzt auch nicht wirklich spoilern möchte. Aber wer am Froschkönig ja schon gesehen hat, Märchen werden bei diesen Caches toll im Final umgesetzt. Ja, da gab es ja so ein bisschen Beschwerde. Ja, Beschwerde ist zu viel gesagt. Dass wir so spoilern da oder du da so gespoilert hast. Ich gehe einfach im Trend, wenn ich jetzt hier diesen Geocaching-Blog verfolge, was der Geocache of the Week ist, dann wird ja auch komplett gespoilert. Ja, ich muss auch sagen, also sorry, aber das mache ich auch manchmal. Ich schreibe es dann aber auch dazu und wir fragen natürlich beide vorher den Owner, ob das zugelassen ist. Und bei manchen finde ich das schon legitim. Und zwar geht es ja nicht darum, allen zu verraten, wie der Cache war. Das ist ja gar nicht der Sinn der Sache, sondern wieso ist denn das jetzt hier so veraltet? Das ist ja auch wieder seltsam. Mhm. Meine heutigen Caches sind da noch nicht drin, das ist ja komisch. Es geht ja auch nicht darum, irgendeinen Cache da völlig zu lame. Es geht darum, einfach für Leute, die diese Caches nie erreichen werden, aus welchen Gründen auch immer, denen die Möglichkeit zu geben, sowas mal nachzubauen, ohne dass sie ihn gesehen haben. Ich mich wundert eben, wieso meine GSRK-Datenbank nicht aktuell ist da drauf. Scheiße. Das zum einen und zum anderen ist, Bilder sagen halt manchmal mehr als 1000 Worte. Ja. Wenn der Owner dafür sagt, das ist kein Problem, machen wir das natürlich gerne. Möchtest du jetzt eigentlich einen Schluck Papa Türk? Nee, danke. Ich habe noch ein bisschen Tee. Das passt aber. Was Papa, ist das überhaupt? Papa Bier, Türk oder? Steht für unseren Lieblingsdönerverkäufer. Das ist der neue heiße Scheiß. Ja, aber also was ist das? Das ist eine Brause, die nach Limette, Minze schmeckt. Also schmeckt wirklich ja, sehr erfrischend. Ja. Und hat 60 Milligramm, wie nennt sich das hier, Chlorophyll dabei. Mm. Was dann so Essensgerüche übertüncht oder wegmacht. Nee, lass mal gut sein. Kann ich euch empfehlen, gibt's in Bremen. Halt einen Cashen, jetzt würden wir schon mal im Cashen sind, bevor wir weitergehen. Hier also bist du jetzt Bremen nicht, oder? Kommt. Nee, ich habe auch einen, den ich hier empfehlen möchte. Und zwar, Moment, jetzt rede ich ein bisschen neben das Mikro, tut mir leid, aber ich muss mir Tee nebenbei eingießen. Wir haben keinen Öffner. Scheiß. Ich weiß nicht, wie der Cache heißt. Hast du deinen Account da? Kannst du da auch schnell drauf zugreifen, weil ich bin auch hier unten auf diesem Rechner nicht angemeldet. Ja, warte, ich gehe mal kurz in meinen Reviewer-Account, dann genau, sehe ich das. Genau, dann kannst schneller. Du da nachgucken. Und dann geh mal auf meinen. Es gibt hier so eine Serie, ja, es ist eine kleine Serie von, ich weiß gar nicht, wie viel das sind, 20 Caches, schätze ich mal, ich weiß es aber nicht genau. Ratehaken. Du meinst jetzt, Ich weiß jetzt aber nicht, ob die leicht oder schwer sind. Und ich habe auch keine Lust, dir zu erzählen. Ich habe die selber rausgekriegt. Da lachen sich alle tot drüber. Ist ja albern. Die Diskussion hört ja auch nie auf, ob man die Rätsel selber lösen muss oder nie. Ich habe sie nicht selbst gelöst. Ich werde mich dafür morgen auch dreimal mit der Peitsche über den Rücken ziehen. Aber unabhängig davon, die Caches sind echt großes Kino. Und es gibt auch auf Facebook war das letzte wieder. Ja, warum macht denn das überhaupt einer, wenn er keine Rätsel mag? Oh, ja, du Schwachluppe, genau, weil es solche geilen Caches gibt, wofür man die Rätsel aber lösen muss. Das Rätsel interessiert mich aber nicht, aber die Caches sind weit überdurchschnittlich. Und deswegen besorgt man sich unter Umständen dann halt mal die Koordinaten. Und gegen die andere Schwachluppe, die dann schrieb, das ist ja gemogelt, ja, dann zeig mir mal die Regel, du Hirni, wo steht, dass ich das selber gelöst haben muss. Sorry, aber ich muss mal so deutlich sprechen, sonst begreifen manche das nicht. Bist du so ein Bescheißer? Nein, ich sage, ich habe gar nichts gegen die Diskussion. Ich finde auch, da kann man drüber diskutieren, ob das in Ordnung ist, sich Mystery-Daten zu holen, bla bla bla. Was mir tierisch auf die Eier geht, ist, wenn immer mit so Argumenten gearbeitet wird, die völliger Schwachsinn sind. Schummeln, dazu müsste es erstmal eine Regel geben, gegen die ich verstoße. Und die nennen wir mal. Die wirst du bei Groundspeak nicht finden. Na komm, wir haben doch alle in der Schule beschissen. Außerdem, einer muss es ja gelöst haben, um die Koordinaten rauszubekommen. Sag jetzt nicht schon wieder. Da steht irgendwie Ton weg. Eigentlich sehe ich hier überall Ton. Ja. Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Den ONA oder die GC-Nummer? Oder was jetzt? Da gibt's einen, wie heißen die Caches? Ja, Stade Landart nennen die sich. Stade Landart heißt die Serie und jetzt sag mal den mit Rot. Ja, der heißt Rot. Der heißt Stade Landart / Rot. Und dann, der Rot war das aber nicht. Gibt's einen Schlüssel? Genau, Schlüssel muss der heißen. Und die GC-Nummer. Ja. Weil das ist der geil. Die anderen sind überdurchschnittlich gut, aber ja, Ton ist schon wieder da, Gott sei Dank. Ach so, das ist wieder unser indischer Zuhörer. Na, heute ist er ja nicht in Indien. Der Schlüssel, ja, genau. Der hat die GC4VQHA. Wir werden schon wieder zu einem Zahlensender, merkst du das? Ja, das wollen wir ja auch. Da sind ja andere, die noch. Die sind aber alle sehr gut bewertet. Oh, aus Norwegen ist er diesmal, hört uns zu. Das ist immer spannend, wo Nuffy uns gerade zuhört. Ich sollte es ehrlich gesagt wissen. Ich habe genau das gleiche Problem. Aber bestimmt Nuffy 66. Ja. Okay, aber nochmal zu dem Cache eben, dass wir das zu Ende bringen. Also großartig. Und das Schöne ist, er macht sehr, sehr vergleichbare Sachen mit Geralt, mit Müstvieh. Jetzt sind natürlich einige wie gleich Mist wieder, viel, jetzt kommen wieder gleich einige, ich denke, die magst du nicht. Doch, die mag ich auch. Die sind nur nicht ganz so für mich so groß, wie manche andere die sehen. Das ist der Unterschied. Das weiß Gerald aber auch, dass ich die weit überdurchschnittlich gut finde. Kurze Ausschweifung. Diese sind von Technologist. Der ist hier halt vor der Ecke. Und ich sehe bei ihm immer so den Vorteil, die sind schneller erledigt. Die liegen immer sehr einsam und die sind, obwohl man so eine Art Rätsel lesen muss, so einfach, dass ich sie sogar hinkriege. Und dann kriegt sie jeder hin. Punkt. Und der war richtig klasse. In 2-3 Tagen, ich muss den Film erst noch fertig machen, wird's dann nochmal auch ein YouTube-Filmchen dazu geben. Ich empfehle aber auch hier schon, ich werde das auch dazu schreiben, nur zu gucken, wenn man den nicht noch selber machen will. Weil der wird komplett durchgespoilert sein. Das heißt, der zeigt den gesamten Cache von Anfang bis Ende. Ich werde das deutlich markieren und natürlich habe ich den Technologisten vorgefragt. Muss ich da noch was so sagen? Nee. Glaub nicht. ne? Ist natürlich auch interessant, weil nicht jeder unserer Zuhörer kommt ja hier aus dieser Gegend. Ne? Eben, als Anregung für Leute, die von weiter weg kommen, die mal eine Idee haben wollen, was man so machen könnte. Weil die Idee ist echt geil, was er da gebaut hat. Und ich glaube, das wird, also ich werde nie auf den Gedanken kommen, aber das könnte ich sogar nachbauen, so einfach ist das im Prinzip. Ja, dann mach das doch. Nennst du Phase 2. Ja, das stimmt überhaupt. Brauche ich keine Phase 2, denn da frage ich ihn, ob ich das kopieren darf. Also ich habe mit diesem Kopieren gar kein Problem. Von mir aus kopiert euch doch zu Tode, solange das gute Caches sind, die ihr kopiert, freue ich mich doch als Suchender. So, jetzt haben wir unsere Service. Wir haben jetzt gute Caches genannt. Ja, nee, ich habe noch einen, aber ich finde ihn gerade nicht. Das ist gut. Ein Cacher, der seinen Cache nicht findet, den ja, empfehlen will. Also da muss man jetzt mal, das hat schon ganz eigene. Ich war nicht selber da, sondern mir wurde ja natürlich nur auf einem Video gezeigt. Wow, das ist ja mal gefährlich. Ich war aber sehr begeistert davon, werde ihn mir auf jeden Fall anschauen. Er ist bei uns in der Nähe Richtung Uelzen darunter. In der Nähe Richtung Uelzen, ja. Ja, bei mir ist es so in der Nähe. Ja, grob. Kommen die 150 Kilometer, die ja. Kann man schon mal fahren. Ich suche ihn gerade, aber du kannst ja schon mal die Zeit überbrücken. Ja, ich muss gerade mal gucken hier. Augenblick. Wieso hast du denn dich nicht vorbereitet? Du, das ist mir gerade abgestürzt, als wir den Stecker für das Mikro gesucht haben. Fahrenste Geocacher Deutschlands überhaupt, den haben wir gleich. Also jetzt wissen wir, Tracer ist es auch nicht. Scheiße. Der findet nicht mal Caches wieder, die er empfehlen möchte. Ja. So, was haben wir denn noch? Der hat das nicht gelockt, mein Gott. Siehst du? Dann kann ich ihn natürlich auch nicht finden. Wir haben einen schönen, wie mache ich das denn jetzt mal? Wir haben einen schönen Link aus dem, dem Geo-Club, aus der grünen Hölle. Ja. Ich lese den Link jetzt nicht vor, der hat wirklich zu viel Zahlen. Ja, obwohl, ich muss ihn ja mal jetzt in den Chat kopieren, damit unsere Kollegen dort den mit aufnehmen in unsere, wie heißt es, Shownotes. Wobei, du hast ja diesen Podcast von Alternativlos empfohlen. Oh, ich fand den genial. Ich fand mich so in diesem Forum wieder, in der grünen Hölle. Ja, nicht also nur da, auch selber habe ich, also für mich kann ich das sagen, auch selber gab mir das schon so den einen oder anderen Denkanstoß, sich mal wieder Mühe zu geben, auch mal wieder zu argumentieren und nicht immer nur so rumzuseiern und über Nebenkriegsplätze da was zu machen. Also fehlt mir einfach die Zeit für, weißt du? Ja, aber man kann sich auch mal wieder ein bisschen selbst so besinnen. Also ich fand also den Podcast genial. Über die kann man sehr viel streiten, die beiden, aber den Podcast fand ich thematisch wirklich, also der hat mir, das war 3 Stunden Genuss. Ist ja auch anspruchsvoll. Also man muss sich schon konzentrieren ein bisschen und drüber nachdenken, was die da sagen, sonst ist es sinnlos. Also, aber das ist eine andere Geschichte, das war über. Aber es ist genau Twitter. Das, was wir immer gesagt haben. Wenn du nur Negatives liest in einem kleinen Forum, dann denkst du auch, die Welt ist schlecht. Genau. Also ich sag's doch nochmal, also der Podcast heißt Alternativlos. Der macht über alle möglichen Themen, der kommt sehr unregelmäßig. Da kann man auch sehr über die Protagonisten streiten. Manche mögen die, manche hassen die. Aber die Folge 31 war es, glaube ich, also die letzte Folge heute oder gestern, also jetzt vor einer Woche oder so, da ging es mal drum, wie im Netz so diskutiert und miteinander umgegangen wird. Und das ist wirklich, die bringen es auf den Punkt, die drücken es toll aus. Also es war echt ein Genuss, das zu hören, muss ich ehrlich sagen. Also ist sicherlich auch noch nicht mal jedermanns Sache, aber mir hat's sehr gut gefallen. Ich wünschte mir manchmal, deren Niveau zu haben. Oh, ist das peinlich. Ich muss unbedingt geocachen gehen. Ich finde keinen Geocache. Ja, ich rede jetzt schon 3 Stunden und erfinde nicht. Jetzt löst das Rätsel auf. Aber jetzt Moment, das Geoclub nochmal. Da haben wir ja gerade jetzt den Link reinkopiert da, damit wir den auch in den Shownotes haben. Das ist echt süß. Da erklärt mir, ich muss mal draufgehen. Das ist, also ich find's, das von dir ausgewählte Thema existiert nicht. Ja, ist gelöscht. Echt? Ja, scheinbar schon. Also, du meinst das mit dem Klettern? Ja, mehr oder weniger fragte einer, der zu dick ist, wie er einen Baum hochkommt. Dass er halt Probleme hat. Ja, das war schon. Also das war, ich konnte ihn so gut verstehen, weil ich ja genauso fett bin. Gleiche Probleme. Ja, es stimmt. Also ich nenne jetzt auch nicht, wer uns das geschickt hat. Das ist auch egal. Aber es stand so mehr oder weniger drin. Also es Synonym schrieb er, hallo, ich bin Schwerlasttransporter und will unbedingt die junge Buche hoch. Wie mache ich das? Das bringt's echt auf den Punkt. Schade, er scheint tatsächlich weg zu sein. das finde ich schade. Wäre gerne mal drauf eingegangen. Ja, du hast ja jetzt mich als jungen Klettergott. Oh, guck mal, Micha, deswegen haben wir so viel gelobt. Jetzt haben wir einen Hörer mehr wieder. Ja. Im Chat gelockt. Endlich. Jetzt sind wir im Chat schon 10, da siehst du. Und er gibt dann auch in der Mail noch über Mixi TV noch so ein Urteil. Das ist aber nicht ganz so nett. Das lassen wir mal raus. Ich finde dieses Mixi TV, ich habe mir das am Anfang angeguckt. Ich fand das ganz gut, die ersten. Nachher war es mir irgendwie ein bisschen, ich habe es jetzt aber auch lange nicht geguckt. Aber Mixi TV, vielleicht auch nochmal so ein Tipp, mixitv.de. Der macht so kurze Filme mit Tipps und Tricks zum Geocachen. Oh, da habe ich einen guten Anschluss gerade. Ja. Weil sein letzter Film war, ich glaube, über Lockpicking. Guckst du die denn noch? Ich folge ihm auf Facebook und manchmal gucke ich mir, also ich fand okay. Das mit dem Schnürsenkel fand ich total genial. Ja, aber danach, genau, bis dahin habe ich das auch und habe ich ihn auch sehr gelobt und danach verflachte das aber für mich. Dann kam diese Folge über Podcast, da fühlte ich mich ja schon fast beleidigt. Dass er uns nicht genommen hat? Nee, dass er da so mehr weniger, das hört sich an, als wenn es gerade mal 3 Podcasts gibt und Ende. Muss ich ehrlich gestehen, sowas wurmt mich dann ja auch ein bisschen. Ja. Und danach kamen die Videos, waren dann alle so, ja, ich will nicht sagen, Boden verloren. Ich weiß nicht, das war nicht mehr meins. Also ohne, dass das jetzt böse gemeint ist, war einfach, ja. Ich gucke mir sowas auch nicht an, aber andererseits, wir verflachen ja auch. Wir können nicht verflachen, weil wir sind ja schon. Wollte ich gerade sagen, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir uns auf einem Niveau befinden, wo es nicht runtergeht. Das also muss man auch positiv sehen. Aber das möchte ich noch kurz einschränken, weil das ist ein ganz witzige Beschreibung. Es geht um Lockpicking und der Cache nennt sich Houdinis Vermächtnis. GC-Not habe ich natürlich wieder nicht rauskopiert. Und da hat auf der ONA eine Not gepostet und nur so bin ich auch draufgekommen. Da das Cache-Listing kein Forum sein sollte, hier gibt's ja einige Alternativen, habe ich alle geposteten Notes gelöscht. In Zukunft gilt bitte, erstens, der Cache ist kein Übungsobjekt zum Lockpicken lernen. Zweitens, der Cache wird nur in Sichtweite der Koordinaten gepickt und keinesfalls ohne Absprache mit dem Owner mitgenommen. Nun können wieder alle ihren Spaß haben. Dachte ich mir, hä? Was meint er mit 2? Dann habe ich mir die Logs durchgelesen. Und tatsächlich, das Log davor. Endlich habe ich diesen Mystery erledigt. Das Rätsel hatte viel Spaß gemacht und war schon länger gelöst. Ich hatte zwar schon einmal gelockpickt, das hat damals auch so nala geplappt. Nun hatte ich mein Set schon lange verloren. Aber die kann man sich ja auch ausleihen. Und da ein Grillabend auf dem Plan stand, wurde kurzerhand entschlossen, die Dose zu entführen und beim Grillen zu picken. Und so saßen wir abends schön auf dem Balkon und jeder durfte mal. Bei einigen ging es besser, bei anderen nicht so also, gut. Wenn du das P jetzt mit dem F versetzt, dann sind wir heute am heutigen Niveau wieder. Geocacher Deutschlands überhaupt. Ich wusste schon. Dem wäre das nicht passiert, weil ein Geocache lässt man gerne an dem Ort, wo ihn der Owner hingelegt hat und nimmt ihn nicht einfach mal mit. Genau. Weil es könnte noch jemand auch suchen wollen und der steht dann, wie es hier wahrscheinlich passiert ist, jetzt sind wir bei vor einem Loch. Beim Klugscheißerteil. Ja. Da braucht man, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Hammergeil, oder? Ja, also es ist so manchmal. Ne, weiß ich auch nicht. Also ich, da staunst du auch nur. Da kann man auch nicht mehr viel zu sagen. Wenn einer einen Cache mitnimmt, ja, gibt's keinen Stream? Wieso gibt's keinen Stream? Jungs, was ist denn los da? Klar gibt's einen Stream. Mein Gott. So. Wir dürfen nicht auf alles. Aber die EG ist doch geil. Du stehst da vom Cache, denkst, oh, ist jetzt echt scheiße schwierig. Grillabend, Bierchen. Ich nehme ihn mal mit und alle dürfen. Ich nehme den mal mit in Urlaub. Ja. Es gab einen Bericht in der WAZ. Ich weiß nicht mal, was das ist. Wuppertaler Zeitung? Nee, wo ist denn das A? Scheiße. Keine Ahnung. Also WAZ heißt die Zeitung. Geocacher landete auf der Anklagebank. Aber das ist schon Jahre alt, ne? Ja. Ein 45-jähriger Mann aus Öventrop, weil er irgendwo drinne war. Ich fand jetzt auch, dass er da drinne war und dann musste irgendwie 100 Euro jetzt bezahlen wegen Hausfriedensbruch. Ja, das ist halt so. Das finde ich jetzt auch gar nicht so berichtenswert. Was ich berichtenswert fand, war der letzte Satz da drinne. Der Richter hat dann nämlich klar, machte er aber auch, dass der Tatbestand des Hausfriedensbruch auch dann erfüllt sei, wenn man ein fremdes Gelände betritt, an dem die Hinweisschilder fehlten. Weil ich immer wieder mal die Diskussion habe, ja, da war kein Schild, da kann man rauf. Habe ich selbst auch schon behauptet. Quark. Ne? Also da hat's ein Richter ganz hochoffiziell auch nochmal gesagt. Nur so, MixLR ist kaputt. Also bei mir sendet MixLR. Habt ihr alle ein Problem mit MixLR? Es wäre ja nichts Neues. Übrigens, da steht es Westdeutsche Zeitung. Ja, aber. Und wo ist da das A? Oh, Moment, der ist nicht mehr live. Ja, jetzt sind wir wieder live. Also was Mixel er heute fabriziert, ist mir zweifelhaft. Jürgen, mir fällt es jetzt nach einer Stunde ein. Hast du eigentlich die Aufnahmetaste gedrückt? Ja. Gut. Wenn du das sagst, guck ich doch mal rauf. Mixlr war das schon länger kaputt und hat. Mixlr macht heute Mucken. Aber ich soll es auch updaten. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das werde ich zum nächsten Mal machen und hoffe, dass das dann was bringt. Ja, Hengland, uns gehen die Themen aus, deswegen gehen wir jetzt mal 4 Jahre zurück oder 3. Ja, der Artikel ist steinalt. Wie gesagt, es geht auch echt nicht. Also, was schreibt er denn, Hengland? 21.12.2010. Wie gesagt, mir geht es auch gar nicht um den Artikel an sich, sondern mir geht es um diese Aussage des Richters, weil diese Diskussion. Die ist noch nicht so alt, die gibt schon, also die ist noch älter, aber die gibt's auch heute immer noch wieder. Und die Aussage des Richters war, magst du nochmal sagen? Jetzt habe ich schon weggeblättert, du Dussel. Also auf jeden Fall, das Betreten dieses Geländes auf einem privaten Gelände auch ohne Schilder belangt werden kann. Aber wie kriegst du das denn raus, dass es ein privates Gelände ist? Naja, es geht darum, wenn da ein Zaun ist. Weißt du, dann kommt der, ach, stimmt, das war, genau, dann kommt das war der berühmte Spruch, da ist ein Loch im Zaun. Ja, und dann konnte ich natürlich nicht drauf. Ich sag ja mal, einer, der mir erzählen will, auf 90% der Lost Places, wer mir da erzählen will, er wusste gar nicht, dass er da nicht rauf darf, finde ich okay, sollte man aber entmündigen, weil er damit bewiesen hat, dass er nicht selbstständig denken kann. Ja, also ich lasse mir ja immer die Augen verbinden, mich dann hinfahren und dann auf dem Lost Place aussetzen, dann komme ich gar nicht in so Schwulnetze. Da steht's auch, der schreibt gerade, Nuffi, Gelände, Nuffi ist ungewohnt, weil sonst sagen sie, naja, Gelände muss befriedigt sein, das reicht, das glaube ich. Befriedet, nicht befriedigt, nicht Ukraine befriedet, reicht. Übrigens habe ich ihn gefunden. Wieso willst du Heckenland, wieso willst du keinen in deiner Garage haben? Stellt sich jetzt aber auch ein bisschen pissig an, ne? Ja. So, was hast du gefunden? Ach, den Cash hast ich du gefunden. Ich habe den Cash gefunden. Jetzt. Also kaum eine halbe Stunde und er hat schon seinen Cash gefunden. Das ist wie draußen in der Natur beim D11. Übrigens hat er auch nur 152. Nennt sich Geomaschinenführerschein GC4XO0QN. Ist aber auch blöd mit O und O, ne? Der Owner nennt sich Super.S, deswegen habe ich nicht gefunden. Super.S? Super.S, also Super, ein Punkt und dann S. Aha. Und ich weiß nicht, ob das was für Jörg wäre, aber Spannung, Spaß und Spiel wird da vereint. Oh Gott, das ist mit 90% aber nichts für mich. Du hast gerade hier von Technologies. Die fandst du ganz gut und das könnte da auch sein. Ja, den Technologist fand ich wirklich. Zu sehr spoilern darf man ja nicht. Aber ich sag einfach gar nicht, welcher Cash, aber einer in der Serie, da musst du auch Quidditch spielen. Ja, so was ich da auch mal gepostet hatte, okay. Ja, genau. Aber sehr, sehr niedrig. Also das finde ich gut. Er schrieb auch selber, ja, die anderen sind schwerer. Nö, ich fand das gerade gut. Also das war so einer, den auch ein Kind zur Not schafft. Also wo du nicht 100-mal werfen musst, sondern wo du echt mit 5-mal werfen den dann auch hast. Ja, du kannst dir ja mal durchdenken, wenn der Cash Geomaschinenführerschein heißt, was du da machen musst. Nicht zu kompliziert und trotzdem ein Highlight. Und liegt natürlich in der tiefsten Provinz, deswegen 52 Favoritenpunkte. Da kommen nicht so viele Leute hin. Also, ja, das ist schon ein Vorteil. Na, ja, wenn du mal da runter willst. Ja, wo ich überall noch hin will, das glaubst du gar nicht, ey. Ach, ich auch. Weltherrschaft haben wir jetzt geschafft. Jetzt müssten wir uns eigentlich um Deep Gold, diesem, der mehr liegt, kümmern. Das könnten wir ja mal ausgeben, dass unser Geocoin, der ja jetzt durch Amerika kreist, genau in diesen Cache soll. Wir sagen das, nächste Woche ist er drin. Ja, aber da bin ich auf einen ganz falschen Trip dafür, weil ganz ehrlich, ich habe im Moment immer das Problem, alle Leute machen, Lost Place und muss T5 und D5 und ich weiß nicht, was alles. Ganz ehrlich, ich scheiß da drauf. Ich möchte im Moment einfach einfache Caches, die findbar sind, wo ich mir keinen abbrechen muss und möglichst weit laufen muss. Lost Place, aber nur mit Runen-T-Shirt, auf dem auch Lost Place draufsteht. Ja. Und Fahne. Adolf Hitler Gedenkchen Bärtchen. Und ich Lost Places habe ich im Moment. Also ich würde sie ja noch machen, aber was im Moment schlimm finde, ist, das Geocaching ist sowieso schon unter Beschuss. Nicht umsonst brauchst du für T5 mittlerweile Genehmigung. Trotzdem meinen alle immer noch, es müsse immer noch. Irgendwie jetzt hatten wir letztens auf Facebook wieder die Diskussion über den Friedhof. Die ersten 5 schrieben gleich, nein, da sollte kein Cache drauf. Und der 6. natürlich wie, ja, aber ich störe doch gar kein, oh man, leck mich am Arsch. Ja, auf dem Friedhof stößt ja auch keinen, die sind ja alle tot. Ja. Ich glaube, du könntest auch einen in die Gruft legen und es wird sich auch noch einer finden, der sagt, oh ja, eigentlich ist das ganz okay, ist aus einer Fledermauszeit oder was. Ja, in der Fledermauszeit musst du dann zumachen, aber die sind auch alle tot. Und es darf kein Nagel im Baum sein, aber ich ausgraben darf ich ruhig ein paar Särge. Ja, aber das hatten wir schon mal. Es gibt ja auch so Friedhöfe, die zum Beispiel der Riensberger Friedhof ist so ein Friedhof. In Bremen ist der, hatten wir, ich glaube, schon mal besprochen. Da sind ja auch schöne Gebäude. Also der ist schon historisch wertvoll anzusehen. Und darüber musst du jetzt, da liegt auch einer drauf, der liegt nur am Rand. Ja. Aber du könntest ja zum Beispiel eine Führung mit Bildern drüber machen, eher so ein Wandercache. Und das Final außen platzieren. Wenn das so eine Art Parkfriedhof ist, ja, sonst nein. Da steht Oma und will trauern und dann laufen dann Haufen Idioten an ihr vorbei. Und erzähl mir doch nicht von diesem Pseudo-Geocacher, den du in ganz Deutschland, ich finde, der sich benehmen kann. Nein. Doch, den gibt es hier. Ja. Den gibt es, den du immer vorspielst. Das ist der Mann. Nee, ernsthaft. Ja, stimmt. Nein, aber ernsthaft. Die gehen dann in Rudeln darüber. Dann wird geredet, dann wird diskutiert. Und da Omachen weiß überhaupt nicht, was da passiert. Das ist und bleibt scheiße. Auf dem Parkfriedhof ist das was anderes. Da müssen die Leute damit rechnen. Aber nicht auf dem Friedhof, ey. Ich finde das so völlig dann auch da wieder. Was meinst du jetzt mit Parkfriedhof? Sowas wie Ohlsdorf. Da steht sogar Parkfriedhof dran. Ja, das ist so, sowas ist Riensberg auch. Dann ist das auch okay. Also nicht das so ist, ein kleiner Friedhof. Das meine ich. Das ist für mich ja kein Friedhof. Aber jetzt so ein Neuwulmsdorfer Friedhof hier. Da hat man nicht drauf zu cachen. Punkt. Ja, oder der Friedhof bei uns. Dann habe ich einen Grabstein gesehen. Jetzt war ich da, jetzt bin ich weg. Tschüss. Ja, also. Naja. Das ist so. Jürg, was hast du denn noch? Sonst kommen wir hier, müssen wir was ausgraben, was wir schon mal hatten. Oder willst du erstmal auflösen jetzt hier? Nee, machen wir tatsächlich. Die Touristik hatte ich vorher noch. Das kann man kurz einstreuen, weil es mal ein interessanter kleiner Fakt ist. Den habe ich heute nämlich auch über Twitter nur. Ist ja nicht so, dass ich mir selber alles raussuchen würde. Ich klaue ja alles auf Twitter. Die NWZ Online. Was immer das jetzt wieder für eine Zeitung ist. Das ist bestimmt die Nordwestzeitung. Steht da auch wieder nicht. Sonst im Radio bist du 5000 Mal belabert, aber so die Zeitungen schreiben nur ihr Kürzel oben drauf. Egal. Schatzsuche ad acta gelegt. Die wollten 2000 oder haben 2010 Geocaching so als Werbung eingeführt. Die Gemeinde Basel und Saterland, um sich stärker zu vernetzen. Ist dann ganz viel bla bla bla, aber auf letztlich kommt dabei raus, sie haben gemerkt, dass das wohl doch Aufwand ist, das zu pflegen und so viele kommen dann wohl auch nicht. Ja, ach guck mal, der Link ist schon da, mein Gott, ist er schnell. Verlinken wir natürlich auch, mal ganz interessant zu lesen und so ein interessanter kleiner Fakt am Rande, wo man mal sieht, aha, da geht's auch mal rückwärts mit dem Geocachen. Wir scheinen tatsächlich jetzt so langsam so einen Berg erreicht zu haben. Ja, das liegt aber auch daran, die wollten eigene Caches legen. Ja, komplett eigen. Ja, gut, das ist aber auch erstmal vernünftig. Ja, das natürlich ist vernünftig. Ja. Aber ist ja jetzt auch nichts Großartiges, nur mal so zum Einstreuen. Und jetzt kommen wir, ne, bevor wir da. Erfahrenste Geocacher Deutschlands überhaupt, den haben wir gleich hier zu. Das wollen wir erwähnen. Wobei, der hat übrigens auch gewusst, was WAZ heißt, das heißt nämlich Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Ah. Der war jetzt natürlich nicht dabei, der erfahrenste aller Geocacher der Deutschen. Wir kommen nämlich wieder zu unseren T5, jetzt muss ich echt vorsichtig sein, damit ich da auch nicht, ich will ja gar nicht ausfallen, ich will ja auch keinen beleidigen. Zu unseren T5, wir müssen, nein, du beleidigst. Es gibt so Cacher, die liegen mal daneben und es gibt Cacher, die merken nicht, dass sie daneben liegen und hören nicht auf, das ist viel schlimmer. Es gibt auch Cacher, die sind wie Weichkäse und schimmeln vor sich hin. Ja, also es ist. Wir müssen eigentlich ausholen, weil wir hatten mal vor, ich weiß gar nicht vor wie viel Folgen, gefühlt vor 100 Folgen, man muss die Historie erzählen, eine T5-Reisegruppe, die sich aufgemacht hat, Deutschland in jedem Bundesland einen T5er zu becachen. Und ein Event, das und war der ehemalige Event. Plan. Die und genau, die Events waren praktisch 5-Minuten-Events, bei dem einen waren sie gar nicht da, da ging es wohl schneller. Ja, da haben sie das, irgendwas wurde, irgendein Cache wurde auch deaktiviert hier in Hamburg, damit genau, darum sie den nicht kaputt machen. Das war ein T5er, der wurde deaktiviert, dann sind sie trotzdem drauf. Haben sie sich gestritten. Dann hat der Owner gesagt, das kann ja nicht sein, dass ihr den Cache lockt. Genau. Weil ich habe ja den Cache zu Hause. Dann haben sie gesagt, ja, aber wir haben oben den Padlink hingelegt. Und dann haben sie dann wurde dieser Cache archiviert, weil sie NA gelockt haben. Dann haben sie selber an dieser Stelle, weil der Padlink lag ja, aufgemacht, alle gelockt und wieder archiviert. Im Moment, die haben da einen Cache aufgemacht, den rückwirkend gelöscht, bevor sie ihn gelegt gelegt, gelockt. Also sie haben ihn gelockt, bevor sie ihn gelegt haben und haben ihn dann wieder dicht gemacht. Auf genau. Gut Deutsch, sie haben sich ihre T5 in den Bundesländern zusammenbeschissen. Anders kann man es gar nicht nennen. Stört ja auch keinen. Scheiß da drauf, was der da lockt oder nicht. Kommt man natürlich in die Sendung bei uns, ne? Oh, jetzt läuft 1000 Mikes wieder. Doch, hier läuft 1000 Mikes. Also jetzt liegt's bei euch. Also, wie gesagt, sie haben sich da ihre komische 16-mal T5 Bundesländer irgendwie zusammenbeschissen. Auf seltsamste Art und Weise. Sollen sie da auch machen, was ist mir da auch egal. Und jetzt haben sie ein Challenge-Cash gelegt. Ja, Moment, sie ist gut. Also erstmal. Naja, also der Owner wechselt ja stündlich. Das wurde ja absurd. Also erstmal wurde das Ding gelegt, dann wurde das aber nicht gepublished wohl so richtig. Weil der Owner wohl eine Sockenpuppe war oder irgendwie so und dann war plötzlich der eine der Owner, dann der andere, weil man möchte ja auch seine Caches selber locken. Ja, es also absurdesten Scheiß, kann man sagen. Jetzt haben sie halt eine Challenge, haben die alle selber gelockt. Dann kamen die ersten Locks, die ein bisschen kritisch nachfragen, ja sag mal, bei denen und dann, das Bundesland fehlt doch. Ja, dann hieß es, der Cache wurde nachträglich zu 4,5 gemacht. Ja, und so geht dieser ganze Kasper-Kram da jetzt hin und her. Kein Mensch interessiert das wirklich. Aber es ist halt wichtig, dicke Hose zu machen. Im Moment hat das, glaube ich, irgendein Kind als Owner, damit der Papa wohl loggen kann. Also wer mal echt sehen will, was alles fabriziert wird, nur um irgendeinen Cash unbedingt zu kriegen, irgendeine Statistik-Scheiße zu bauen, das ist ein Paradebeispiel. Also ernsthaft. Challenge-Cash. Ich habe die, hast du die GC-Nummer? Ich habe sie gerade nicht hier. Nee, im Moment ist der Owner, ist im Moment X-Uwe-X. 16 Bundesländer, 16 T5 in 24 Stunden. Und dann, ich suche mal den Challenge eben, so einen völlig absurden Challenge-Kram. Ist es eigentlich guter Stil, seinen eigenen Cash zu locken? Macht man doch nicht. Und bei einem Challenge macht man das da? Nee, hat er ja auch nicht, weil er ja, als er den gelockt hat, hat er ja mal kurz irgendwem anders diesen Cash wieder zugeschoben. Weil jetzt ist er jetzt auch, also jetzt habe ich eben auf den Owner geklickt, nützt nichts. Brauchst du nicht, guck mal. Halt. Wollte gerade sagen, mittlerweile ist er auch wieder schon nicht mehr Owner. Ach so, guck mal, Owner ist jetzt gerade mal Nico0505. Also wer sehen will, wie man statt in GSAK sich einfach was zurecht zu faken und alle zu bescheißen, ist auch viel einfacher. Das mit aller Gewalt unbedingt im Internet auch verbreiten möchte und zeigen möchte, wie kreativ man ist, dann geht er zu GC52FBR. GC52FBR. Und viel mehr will ich euch zu sagen, weil sonst werde ich doch noch irgendwie, ich möchte da auch keinen beleidigen. Ich weiß ja nicht, was sie wirklich sich dabei denken. Ich weiß nicht, ob einer dabei denkt. Das ist geil. Ich habe die ganzen Transferdinger noch drin. Ne? Challenge Cash war Transferent von Geocaching meinst du XUWX. Ja, genau. Dann von XUWX zu Lorok und dann von Lorok zu Nico0505. Ich weiß gar nicht warum, damit sie denn ja, das ist halt, die haben halt völlig von Arsch ist das doch. Ja, das ist so halt. Wahrscheinlich Zeigefinger heben und dann erwischt worden, aber dann nicht dazu stehen, sondern es versuchen noch ein bisschen. Ich meine, ich bin ja froh, dass sie lieber sollen sie sowas machen, ansonsten laufen sie vermutlich irgendwie mit so einem langen Mantel durch die Parks und öffnen immer den Mantel, wenn du ihnen entgegenkommst oder so. Also das ist doch irgendwie nur noch Schwanzvergleich, was da abläuft. Das ist sowas von lächerlich. Boah, da fällt also, nichts mit. Ich glaube, das ist so ein Team, das würde dann auch T5, aber nur mit Logfoto fordern. Nö. Weil die müssten sie ja selbst auch ein Foto liefern und ich wage bei denen langsam zu bezweifeln. Es ist immer gut, auf andere zu zeigen und sich selber. Ja, ne? das stimmt. Das hat. Aber das war total cool. Also solche Dinger muss man einfach manchmal auf der Watchlist haben, also zu sehen, was draußen so abgeht. Wir haben ja selbst auch gesagt, wir könnten ja auch mal versuchen, ein bisschen positiver das zu sehen. Manchen ist es ja ein bisschen sehr negativ bei uns. Jetzt aber, das soll mir mal einer erklären, wie ich den Schwachsinn noch als positiv sehen soll. Also sorry, das ist wirklich albern. Sie haben die T5 mal nicht geschafft, weil dieser Hamburger sich quergestellt hat. Der wollte halt nicht, dass an seinem T5 ein Event gemacht wird. Und dann hat man halt auch mal verloren. Punkt. Richtig, hat man einen Alternativ-Cache sich vorher aussuchen sollen. Oder man hat's halt, man lockt es halt einfach, kriegt's nicht hin. Hat nicht geklappt, versucht man nächstes Jahr nochmal. Ich finde den Ansatz schon merkwürdig. Aber das ist okay, das kann jeder für sich entscheiden. Aber wenn es nicht klappt, dann klappt's nicht. Und jetzt aber noch ein Challenge zu machen und da wirklich dicke Hose zu machen und mit was man eigentlich gar nicht geschafft hat. Boah, wie peinlich. Da gibt es bestimmt auch ein Video von. Ja, ich befürchte. Es ist sowieso, das ist für mich das Typische. Jetzt sind diese 16 Bundesländer T5 in 24 Stunden. Das nächste ist 16 Bundesländer in 12 Stunden auf Brustwarzen. Also ich weiß nicht, was sie das bringt noch. Also, dass man sich selbst herausfordert, ja, aber du siehst ja, wenn das dann zusammengefaked wird. Muss ich doch mal fragen, glaubst du, dass es machbar ist? Ich habe auch eine 16 Bundesländer. Keine Lust dazu. Ich habe eine 16 Bundesländer-Tour gemacht und es war nicht T5. Es waren zwar, sagen wir mal, favoritenpunktträchtige oder würdige Caches dabei. Ja. Nichtsdestotrotz hatten wir am Ende nicht mehr viel Zeit, um es in 24 Stunden zu schaffen. Und wenn ich mir jetzt vorlege, dass du beim T5 auch noch Seileinbau und dabei hast. Ja, aber wenn das einfache T5 sind. Dann rechne doch mal, wenn du eine Stunde brauchst, um an diesem Cache zu sein. Also. Mit Einbau, locken und runter. Nee, brauchst keine Stunde. Wenn du das kannst, brauchst du keine Stunde. Aber kannst du musst du vorher geschaut haben. Eingespieltes Team und dann geht das schon, das glaube ich schon. Wobei diesem Team glaube ich gar nichts, weil die machen sich ja selbst unglaubwürdig, das brauchen wir ja gar nicht machen. Also es ist ja wirklich, sorry, aber. Deswegen hatten die auch keine Zeit damals für das Event, weil die waren in Zeitnot. Ja, das ist. Aber also, gelockt haben sie es trotzdem. Wir waren alle 10 Minuten vorher da, mussten dann weg und. Tschüss. Ja, die haben sich da was zurechtgelockt, was einfach nur noch so eine große Peinlichkeit ist. Also, ja, weiß ich. Aber was ist denn mit dieser Not da? Das kann ich jetzt gar nicht. Muss ich mal eben rüber? Hoffentlich stürzt mir jetzt nicht was ab, wenn ich da drauf gehe. Oh, du bist auf keinen Fall. Ich bin jetzt vermutlich nicht eingeloggt und deswegen doch Tierturm Gurkenhobel. Entschuldigung. Jetzt bin ich verwirrt. Genau, das war dieses, was ich meinte. Da wurde schon gefragt. Der Name ist aber nicht schlecht, Gurkenhobel. In dem Video ist aber immer nur eine Person am Kalt. Tja, naja, wenn 16 Mann sich trennen, um 16 Caches zu machen, geht das auch nicht anders. Es gibt ein Video. Man weiß es, ohne es gesehen. Gibt dir das nicht so? Das ist das manchmal, wo ich echt denke, lohnt sich überhaupt noch einen Podcast zu machen? Der Schwachsinn ist einfach so etabliert, dass es hilft doch eh nichts mehr darüber. Ich habe mir gerade überlegt, ob sich auch einer mal beim Kacken filmt. Aber vermutlich gibt es das auch. Wenn es dafür einen Punkt gibt, dann wirst du das gleich 500-fach sehen. Also sorry, aber das ist einfach nur noch peinlich. Also ich würde in deren Stelle mein Profil wegschmeißen und neu anfangen beim Geocachen. Weil die kannst du auch nicht mehr für ernst nehmen, wenn du die irgendwo triffst. Ach, die nennen sich 5-mal um, dann ist es so. Wir vergessen viel. Ja. Also wir wollten es nur berichtet haben. Sorry, wenn es auch wieder negativ klang. Aber da fiel mir auch nichts Positives ein. Aber auch schön beschrieben, T5-Schwubletten sind nicht zufriedenzustellen. Okay. Nee, ich habe extra Schwubletten geschrieben, weil sonst findet sich auch wieder einer, der sagt, Schwubletten, nur du bist aber homophob, du musst auch rumgebracht werden. Ach Mann. Oh, homophob. Oh, ho, ho. Ja, das Wort habe ich jetzt gelernt, weil ja dieser von Mozilla, dieser von Mozilla, CEO. Genau. Ja, genau. Wobei ich ganz ehrlich, ich fand diesen Gender. Diesen Spruch, du Schwuchtel und so, ne, kenne ich ja durchaus und ich kenne das auch als Schimpfwort, aber das ist ganz ehrlich, da bin ich in der Jugend einfach mit aufgewachsen, da war das üblich. Das ging gar nicht darum, einen ernsthaft als homosexuell zu bezeichnen, sondern es war einfach ein Schimpfwort an sich. Weißt du, wie ich das meine? Also es ging gar nicht darum, das war gar nicht auf schwul eigentlich bezogen. Das ist schnell gesagt, hat aber ganz andere Bedeutung eigentlich. Ich glaube, du meinst so ähnlich wie das Wort Negerküsse. Ja. Was ja in keinster Weise das Wort Nigger oder Neger haben sollte, sondern einfach nur die Bezeichnung war für diese Mohrenköpfe, genau. Die ja auch nicht mehr gelten. Genau. Sondern was sind es denn jetzt? Ja. Schaum, Küsse? Und wenn ich mir diesen Mann von Mozilla angucke, ich kann den echt verstehen. Ich habe tatsächlich mal mit einem zusammengearbeitet, als ich noch Programmierer im Softwarehaus war. Der war auch vom anderen Ufer, wie man so schön sagt. Wir haben uns aber echt gut verstanden. Und aber trotzdem, irgendwann sagt er auch zu mir, Mann, da hatte ich einen am Telefon, der hat aber auch eine Schwuchtelstimme. Ja, wir guckten uns beide an und lagen echt am Boden vor Lachen, weil mir war es so peinlich, das ihm gegenüber zu sagen. Und er sagt, ach Mensch, scheiße, was meinst du, wie oft ich das schon gehört habe? Also es war wirklich so, also ja. Weißt du, ich glaube, viele Leute haben einfach überhaupt kein Problem damit und gehen völlig normal mit solchen Situationen ab. Und dann gibt es halt Leute, die dann aus sowas noch irgendwas konstruieren müssen und dann darfst du das nicht mehr sagen und dann wird das alles sehr verkrampft. Ja. Und das ist die Minderheit der Minderheit. Man muss einfach mal hindern, ob das wirklich so gemeint war. Jetzt hast du nicht dieses Video angemacht, aber guck mal. Oh, ich muss den Ton schnell ausmachen, sonst hören sie alle mit, das brauchen sie. Oh, mit Logo. Ach, ich lasse den Ton mal an, damit ihr das im Hintergrund mal so hört. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Nee, kannst du auf keinen Fall machen. Alter Vogel. Jetzt kommt gleich Night Rider. Ich mach den Ton. Ach, oder sind sie? Scheiße. Wochenlanges Training. Oh Gott. Und sie kommen die Straße runter. Ich hoffe nur, sie haben das ironisch gemeint. Monatelange Vorbereitung. Oh Gott, nein. Na, auf jeden Fall. Die sind alle erwachsen. Also wir sehen jetzt so ältere Männer. In kurzen Hosen. Die in unserem Alter durchaus sind. Und wo man denken könnte, die machen sowas nicht. alles in den Links drin. Erzähl es nicht, das wird langweilig für die anderen. Ich sehe da oben noch The Walking Dead. Oh mein Gott, es ist. Jetzt gehen sie schon wieder im Brauhaus. Ich glaube, das ist ironisch gemeint. Und eine Frau war da. Oh Gott. Oder war das ein Mann mit Bauch? Die lief vorbei. Die ist vorbei, genau. Das ist eine Frau. Naja, die haben alle Brüste. Nein, wollen wir nicht. Also ich, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ironisch gemeint. Also die haben nur enge T-Shirts angehabt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich kann nicht vorstellen, dass sie das im Ernst gedreht haben. Egal, wir haben darüber mal berichtet. Vielleicht die treffen wir bestimmt auch noch wieder. Als nächstes machen sie bestimmt einen T5-Tauchcache durch 16 Bundesländer, ohne aufzutauchen. Ich glaube, die triffst du bestimmt auch auf deinem Giga in München. Genau. Und dann kriegst du bestimmt aufs Maul. Oh, da haben wir ja noch einen. Der hat uns auch schon mal erzählt, dass wir aufs Maul kriegen. Der hat auch bei uns kommentiert. Kannst du dich entsinnen? Ja, genau. Den habe ich ja kaum für eine Sockenpuppe gehalten. Seitdem hat er im Internet übrigens nichts mehr gemacht. Scheint aufgebraucht. Der kriegt NSA hinten dran. Der kriegt alles zugespielt. Ich hielt den, der hat ja bei uns mal kommentiert, ne? Und ich habe ja auch zu dir gesagt, ich halte den für eine Sockenpuppe von dem, den er da so mit flammender Rede verteidigt. Der jetzt die geschickte rhetorische Geschichte macht, die ganz oft gemacht wird, ne? Man schreibt dann so im Blog, ja, das kann ich sowieso nicht verstehen mit diesen Sockenpuppen. So unterstellt man, dass man selber keine benutzt. Ja, das hatten wir auch. Man selbstgepflegte Puppen. Das hatten wir auch in Alternativlos gehört, wie man das so machen kann. Ja, da fand ich so, das traf so genau auf dieses Event. Aber zu dem kommen wir ja später noch, das ist dem Held unserer Nächte. Dann hatte ich noch, das war so am Rande, da schrieb einer in seinem Cache, dass er den, als er den gelegt hat, hat er den mit Google Earth gemittelt. Ja, fand ich einfach so eine nette Geschichte. Mit Google Earth. Wie man damit mittelt, das müsste es. Also wenn das mal einer weiß, das kann er uns mitteilen. Mir ist das, ich fand das aber auch süß. Fand ich jetzt noch nicht mal schlimm. Das war einfach, er hat sich irgendwie nur süß ausgedrückt. Und wenn einer mit Google Earth mittelt, mein Gott, also was soll man sagen? Erfahrenste Geocacher Deutschlands überhaupt, den haben wir gleich hier zu Gast. Ich schätze. Du spielst immer noch den haben wir bekanntlich hier zu Gast. Die denken, der kommt alle gleich rein. Nee, der ist. Jörg, bist du etwa? Viel mir nur so. Genau, es gab dann auch so ein nettes Log, also den Google Earth Mittel, den nehmen wir auch nicht in die Shownotes auf. Das ist nur mal so am Rande. Jörg, bist du es? Der erfahrenste Geocacher? Ja, nee, das kommt dann zum Schluss hin. Ja, du musst schon sagen, ob du es bist. Wir raten ja jetzt. Ja, nee. Gleiches Niveau, aber wir machen das jetzt mal ohne Cash und User. Wir wollen ja auch keinen in die Pfanne hauen. Aber es ist einfach süß. Da hat sich eine beschwert über die leere Dose beim Earth Cash. Ja. Da liege eine leere Dose mit Wasser drin. Überhaupt kein Logbuch, kein Deckel, nix. Ja, ich vermute. Frage ich mich, was war das? Was war das so eine? Vermute mal, die Dose gehört auch nicht. Hat irgendein anderer gelegt. Nee, aber das könnte natürlich auch so sein, wenn du am Anfang so Mikro findest, die sind ja oftmals in diesen Ringlays, in diesen Kaugummidosen. Ja. Und vielleicht lag da jetzt einer und die dachten, das wäre die Dose. Also, es war vermutlich ihr erster Earth-Cache, würde ich mal von ausgehen. Immer wieder süß. Da siehst du wieder, die Leute informieren sich nicht so richtig. Nee, Vorbereitung vorher wird gar nicht gemacht. Das ist jetzt, um das wieder zu schließen, das wäre eigentlich die Aufgabe von Groundspeak und nicht Giga. Das ist erschreckend. Also das war TM früher tatsächlich besser. Ich habe mich echt intensiv erstmal informiert, bevor ich angefangen habe zu cachen, weil ich auch immer Angst hatte, da fällst du als der letzte Idiot auf, wenn du was falsch machst. Gut, heute falle ich so auch als Idiot auf, aber früher wollte ich halt nichts falsch machen. Und ja, weiß ich nicht, das wäre mir peinlich gewesen. Mein Tablet ist heute sehr langsam, deswegen stocke ich mal so ab und zu einen Moment. Weil du so häufig eine Soundfile abspielst. Oh nee, Geocaching kommen will wieder irgendwas heute verbrechen, 6 bis 8 Stunden. Oh. Server-Upgrade. Heute kommt das Nano. Ich denke, das sollte letztes Mal schon der Reißer des Herrn. Obwohl, seitdem keine Probleme mit der API gehabt. Also es gibt mal wieder einen Challenge, über den sich wunderbar aufgeregt wurde. Ich persönlich, das ist jetzt aber eine rein subjektive Sicht, vermute mal auch genau, deswegen wird auch gelegt. Das hat für mich sowas von Trolling auf hohem Niveau. Und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern Trollen, wie auch in Alternativlos gesagt, ist ja auch eine Kunstform. Ja, und das ist so ein Cache zu legen und gleich mal 5 Leute in Aufregung zu versetzen, ist doch dann für einen Troll auch ein Erfolg. Es geht. Ein Troll braucht Anerkennung, das weißt du. Ja, und ich kenne den Typen ja gar nicht weiter, deswegen will ich jetzt auch gar nichts Böses sagen. Troll ist für mich auch noch lange gar nicht mal unbedingt negativ belegtes Wort, aber bei ihm habe ich das Gefühl, ihm geht's auch um Anerkennung, weil sonst wird doch sowas nicht fabrizieren, er weiß doch, was dabei rauskommt. Ist ja nicht so, dass er doof ist, ich habe ihn ja noch ein paar Mal gehört und sowohl seine Formulierung als auch sein Reden zeigen ja, dass er erstmal nicht doof ist. Nö, mehr kann ich auch nicht sagen. Das würde ich auch so sehen. Kenn ihn halt kaum. Ach doch, das ist ganz nett, ja. Na gut, nachdem wir auf einem Event mal ein bisschen vorher nicht seiner Meinung waren, fand ich es allerdings auch wieder trollig, was da so rüberkam. So ich fand es eigentlich gar nicht mal so schlecht, was er gemacht hat. Aber jetzt kommen wir mal zum Thema. Ja, GC4W86W. Nochmal, GC4W86W. Das ist ein for dedicated Waymarkers only Challenge Geocache. Der praktisch die beiden Plattformen waymarks.com, ich glaube, ist die, oder Waymark, ja, das ist und geocaching.com, nee, waymarking.com heißt sie, das ist, verbindet. Das ist jetzt die nette Formulierung. Ja. Und die, die das nicht so schön finden, die meinen halt, hier werden zwei Hobbys vermixt. Ich kann beide Seiten eigentlich nachvollziehen. Ich bin wahrlich nicht ich kenne den Owner kaum und ich bin nicht unbedingt immer auf seiner Seite, weil vieles von dem, was ich von ihm höre, ist nicht meine Meinung, aber das ist nur am Rande. Aber in diesem Fall habe ich das Problem jetzt auch nur bedingt verstanden. Also ich kenne ja nun den Owner. Ich verstehe das Problem allerdings auch nicht, weil die damaligen virtuellen Caches wurden ja ausgelagert zu waymarking.com. Ja. Und genau. Alle wollen sie wieder virtuelle Caches haben. Ja. Und Groundspeed sagt nein. Und jetzt gibt es jemanden, der es schafft, dass du praktisch, na gut, du musst auf der anderen Plattform natürlich auch loggen. Ich glaube, das ist das Problem. Du musst eben wieder auf einer anderen Plattform was machen, um hier denn zu erfüllen. Das aber ist, meiner Meinung nach kannst du dich mit deinem Nickname auch da anmelden, ja, weil die nämlich verbunden sind. Ja. So. Ich sag ja, ich habe das Problem auch, also ich habe es inhaltlich verstanden. Für mich wäre es jetzt aber kein Problem. Also gut, ich mache jetzt eh keine Challenges. Ja, kann ich auch gut reden immer. Es gibt halt Leute, die wollen alle Caches machen und die stören sich jetzt daran, dass sie dafür aber was anderes auch noch machen müssen. Das kann ich auch ein Stück weit verstehen. Und da gab es dann halt ein bisschen hin und her. Ich fand es eigentlich ganz witzig. Er schreibt dann auch, ich bedanke mich für den Kurzbesuch von dir und Schiedorf über meinem negative Kritik kann ich annehmen, wenn sie persönlich direkt kommen und nicht von hinten rum oder per Sockenpuppe, wie andere das machen. Das fand ich ein bisschen schwierig für mich, weil ich selbst erleben durfte, wie gesagt, kann man bei uns im Blog nachlesen, dass uns sogar vor dem Event noch gedroht wurde. Und das war nichts anderes wie eine Sockenpuppe, sorry, aber das muss man mal klarstellen. Von daher fand ich das ein bisschen unglücklich. Aber das Problem bei dem Cash verstehe ich nur sehr bedingt, dass da so drauf angesprungen wurde. Ja, ich auch nicht. Also du müsstest natürlich 50 Waymarks auf waymarking.com müsstest du loggen, ja, um diese Challenge zu erfüllen. Ja, finde ich auch doof. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich das nicht möchte, dann ist mir dieser Scheißpunkt doch auch egal. Das ist doch nur einer. Also ich sag mal so, wenn das als normaler Cash gelistet wäre, wäre ich der Erste, der auch sich mit aufgeregt hätte. Da bin ich auch so der Typ. Ja, aber das ist ein Challenge. Aber es ist ein Challenge. Die filter ich bei mir sowieso aus, weil ich genau auf diese Idiotenkram für mich, das ist jetzt nicht auf den Owner bezogen, Gottes Willen, nicht wieder falsch verstehen. Aber für mich ist diese Challenge Quark. Da sehe ich überhaupt keinen Sinn und keine Nähe zum Cachen drin. Das macht aber nichts, die stört mich nicht. Es ist eine Challenge und da darf der Owner im Prinzip machen, was er will. Für mich ist das so eine Art Freestyle-Challenges. Da darfst du alles machen. Dafür sind die Dinger ja da. Ja, mal davon aus, abgesehen, dass ich Challenges für einen Arsch finde, ist auch wieder so eine so tolle ich hab das Entwicklung jetzt von Grounds. Ich habe jetzt endlich versucht, das höflich zu sagen, musst du mir aber die Jetzt komme ich wieder rein. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt darüber aufrede, dass ich 50 Waymarks auf einer anderen Plattform loggen muss. Ja, verstehe ich auch nicht. Um diesen einen Punkt zu kriegen, mein Gott. Ja, also, ja und die machen es dann auch noch. Also die locken 50 Mal auf einer anderen Plattform, um dann diesen Punkt zu kriegen. Das ist ich irgendwie das kontrovers, find ich, oder? Das finde ich auch noch ein bisschen so. Also sich erst ein bisschen darüber zu meckern und das dann doch aber noch zu machen, das wirkt dann schon ein bisschen komisch. Ich halte mich jetzt mal zurück. Ich mag die ja, die es gemacht haben. Nein, kann ich aber auch verstehen. Die möchten halt hier einen Cash machen. Ärgern sich, schreiben das auch und machen den. Ich kann das sogar nachvollziehen. Also ich bin durchaus ein Typ, dem das genauso passieren kann. Der also auch meckert und das dann trotzdem macht. Doch, kann ich von daher ja sogar nachvollziehen. Das wollte ich gerade sagen, ich habe auch schon einen Waymark gemacht, aber. Ich muss Heckenlernen jetzt mal widersprechen, weil kommt jetzt gerade über Chat-Challenge-Caches, war die dümmste Idee von Groundspeak in den letzten 5 Jahren. Nee, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Wird getoppt durch Giga. Nee, das noch nicht mal. Aber für mich sind Challenge-Caches an sich das Dümmste, was es gibt, ja. Weil da Leute nur versuchen, ihre eigenen Regeln durchzuführen. Aber ich fand von Groundspeak-Seite das die beste Idee in den letzten 5 Jahren, weil sie endlich diese Leute rausgekriegt haben, die versucht haben, das über einfache Mysteries zu machen. Von daher haben sie das durch diesen Zusatz-Challenge-Muster drinstehen, rausfilterbar gemacht. Ah, das hätte man aber auch anders machen können. Hätte man einfach die Mysteries mit Lockbedingungen verbieten sollen und nichts Alternatives anbieten sollen. Dann wäre die Aufregung genauso groß gewesen, wie sie zum damaligen Zeitpunkt war. Aber wir wären von solchen T5-Challenge oder WMAG-Challenge oder 50 Mal fotografiert mit Hand in der Hose beim Cache, dann darfst du diesen Cache locken hier. Challenge verschont geblieben. Ja, aber was heißt denn verschont? Ich kann doch Challenge einfach aussortieren. Fertig. Alles, was Challenge ist, weg. Will gleich sehen. Ja, natürlich kannst du das aussortieren. Und die aber gerne mit dem raushängenden Geschlechtsteil den Baum hochkrabbeln wollen, die sollen das doch tun. Und kriegen dafür ihren Challenge. Also ich finde das gut. Das trennt die Leute doch. Ja, aber die Location an diesem Ort wird trotzdem noch geblockt durch diese Challenge. Ach Mensch, das finde ich. Das ist das Problem. Was mir gerade auffällt, Challenges sind für Cacher gedacht, die eine Herausforderung suchen und den Anschluss an die Punktejagd verloren haben. Just another penis enlargement. Besser hätte man fast nicht um Punkt bringen. Oh, das ist wieder hohes Niveau. Das ist wie, was Micha geschrieben hat in seinem Blog. Tonspuren, Reifenspuren. Ja. Fußspuren, das ist genau. Also, ja. Da siehst du wieder, weißt du, wir wieder. Ich glaube, das ist auch im Moment so ein Gesellschaftsphänomen. Jeder, und das nicht nur beim Cachen ist es extrem, aber jeder scheint irgendwie seinen Fußtritt irgendwo da lassen zu wollen. Das habe ich im Moment echt das Gefühl. Egal wie, da wird sonst was. Ich meine, wir machen es auch. Wir geben es aber wenigstens zu, dass wir uns hier aufblasen. andere tun immer so, als wenn sie genau das nicht täten. Hatten wir ja auch schon gerade eben. Ne? Genau da passiert's nämlich. Nein, ich mache das nur für die Community. Ein Scheiß macht ihr. Das macht man für sich selber. Seid doch wirklich so ehrlich. Wie die Faust aufs Auge, das muss ich dazu sagen. Wir werden wieder so negativ. Nein, wir müssen positiv werden. Wir müssen eigentlich noch was Positives reinstreuen. Ein Negativ, wenn wir noch dabei sind, damit wir endlich abhaken. Ja, also ein Grund, warum München immer so ein bisschen mit kritisch betrachte. Wegen FC Bayern. Nee, weil das habe ich nachher erst gemerkt, dass der Owner auch der Owner war, den wir hier auch schon immer noch mal auf dem Zettel hatten. Der dann irgendwie in Nigeria dieses Event gemacht hat, alleine, um dann schon da seinen Punkt zu kriegen. Ich glaube, das hat ja auch öfters gemacht, oder gab es da nur eins? Ja, ich weiß es jetzt ist im Moment zumindest nur von dem, das ist GC4RK7Z. Also ein Event zu machen, wo man alleine sitzt, um dann den Länderpunkt abzugreifen. Ja, ich weiß auch nicht. Da frage ich mich auch ehrlich, wenn ich dann zu Hause sitze und mir meine eigene Statistik angucke, macht mich das dann glücklich, wenn ich genau weiß, wie ich diesen Länderpunkt eigentlich gemacht habe? Also es ist jetzt gar nicht mal ein Vorwurf, sondern das ist echt mal so eine Frage, weißt du? Jetzt würde mich mal interessieren, schaust du von anderen Leuten die Statistiken an? Nee, aber meine eigene durchaus. Also früher habe ich auch von anderen geguckt, weil du ernsthaft einen Eindruck kriegen konntest, was das für ein Cacher war. Das funktionierte früher, TM früher. Früher war alles besser. Das war früher nicht anders, nicht besser und nicht schlechter, aber es funktionierte früher durchaus, auf die Statistik zu gucken, was hat der für Caches gemacht, und du konntest ein bisschen einschätzen, was ist das für ein Typ, lohnt sich das mal, den zu fragen, ob wir mal zusammen los wollen, so nach diesem Motto. Ja. Das geht heute halt gar nicht mehr. Also zu Tagen, wo Caches irgendwie auf Events auf dem Tisch liegen aus dem Ausland, damit man einen Auslandspunkt machen kann, da brauche ich keine. Ich mache auch keine Statistik mehr. Früher habe ich die echt gepflegt, wöchentlich. Weil manche das auch interessierte. Heute mache ich das nicht mehr, weil ich sage, vergesst es. Ihr kriegt doch sowieso nur noch 90% gefakten Scheiß zu sehen. So wie unsere Schwuletten da. Ja, so wie. Also Schwuletten, nicht Schwuletten. Ja. Schwuletten, ja, genau. Aber ich habe noch nie auf andere Statistiken geschaut. Das interessiert mich auch nicht den Baum. Klar, am Anfang schaust du drauf, wie dein Faunzähler steigt. Dann hast du 100, dann hast du 500, dann hast du 1000 und dann wird's irgendwann langweilig. Nee, bei 10.000 wurde es langweilig. Seitdem zähle ich echt nicht mehr. Aber vorher habe ich auch immer. Ich fand immer die Schnapszahlen schön. Also ich bin echt absoluter Statistiker, also, aber für mich selber. Das heißt, ich gucke mir die am Wochenende an, wie sich das entwickelt hat. Das finde ich spannend. Ja. Es ist nicht so, dass ich cache, um sie zu entwickeln. Weißt du, das ist für mich der große Unterschied. Ich cache nicht, um die Statistik in irgendeine Richtung zu biegen, sondern ich gucke mir die an, wie sie sich entwickelt. Das finde ich schöner. Also dieses Erlebnis hatte ich einmal bei 33.333 und irgendwann war ich dann bei 34.672 und dann habe ich gelöscht. Weil, ne? Also, ja, und dann fängst du wieder von vorne an. Dann hast du dieses Erlebnis immer noch. Hättest du rein müssen, bei 100.000 springt automatisch wieder um. ja. Du kennst unser Miniaturwunderland in Hamburg. Das hat jetzt, ja. Das hat jetzt auch einen Cache. Ja. Und zwar keine richtige Dose, die bei Groundspeak gelistet ist. Ich glaube, die, da liegt davor eine. Sondern im Miniaturwunderland, für alle, die es nicht kennen, das ist so eine, ja, es hat sich entwickelt mit einer kleinen Welt, die mit einer Eisenbahnstrecke gebaut wurde und hat sich dann immer mehr aufgebläht. Ja, okay. Und auch da ist jetzt das Thema Geocaching angekommen mit einem kleinen Cache und Leuten mit GPS, die da auf dieser Platte herumrennen. Wahrscheinlich sogar von Groundspeak abgesegnet, gehe ich mal von aus, weil das Logo da drauf ist. Das ja, ist mit am Baum befestigt. Kann hoffentlich mit Nägeln. Mit Nägeln. Jetzt morgen gehen die ersten Cacher hin. Ist natürlich ein Witz, aber es ist schön, wenn man eben in Hamburg ist, könnte man sich auch das Miniaturwunderland mal anschauen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Und da findet ihr halt dann auch unser Hobby in Miniaturform verewigt. Und liebe Cacher, nicht auf den Figuren unterschreiben. Es gibt dafür keinen Punkt, aber eine Menge Ärger. Also nicht unterschreiben. Stell mal, da arbeiten ja ein paar Geocacher in diesem Miniaturwunderland. Stell mal vor, die gehen abends durch und dann liegt da so eine Filmdose raufgeschmissen. Das kommt als nächstes, dass da eine reinlegt. Das wäre doch mal geil, da einen Cache zu legen. Das wäre schon ziemlich cool, aber das kriegst du ja. Da ein Grillabend war, habe ich mal eben den Cache mitgenommen. Guck mal, JR sehe ich gerade hier im Chat, JR849 hat das auch nicht verstanden mit den Earth Caches. Da musst du nicht runterrubbeln. Da musst du nur ein paar Fragen beantworten. Runterrubbeln. Nein, er schreibt gerade, was bringt es mir, wenn ich 20 Earth Caches an einem Tag runterrubbel? Das weiß ich auch nicht. Ich gebe es zu. Doch, ich glaube schon. Du kannst das dann, du kriegst dann so ein, wie heißen die Dinger jetzt, die man immer einbindet? Diese ganzen Icons? Nee, unten, die du selber da. Ich habe Ich habe 16 T5er. Ach, hier diese drei Tagen. Banner. Banner, genau. Da kriegst du bestimmt einen Banner oder Badge, genau. Badge geht auch. Banner ist alt. Badge ist das jetzt. Ja, also mach mal lieber 40, dann kriegst du nämlich das mal 2 Badge. Aber Badge sind nur geil, wenn du die ausdrucken kannst und hinten aufs Auto kleben. Ja. Nee, da sind ja schon die TB-Aufkleber, damit auch jeder dich. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich auf der Seite von Groundspeak bin, ich bin entweder mit der App drin oder ich bin auf der Seite von Groundspeak, dann suche ich nach Geocaches. Und dann suche ich nicht nach Profilseiten von anderen Leuten und schaue mir noch die Profilseiten an und sage mir, oh, hat der ein geiles Badge da drin. Du es ja runterscrollen musst. Ich habe aber heute noch, es gibt auch Leute, ich kann auch manchem gar nicht mehr folgen. Wie war das? Sag ich jetzt, der unser Logo eingebunden hat. Über Facebook fiel mir das auf. Da kam die Frage, oder über die Frage bin ich überhaupt drauf gekommen. Es scheint jetzt Stempel zu geben mit TB-Nummern. Ja, gibt es. Und die stempelt man dann in Logbücher. Ja. Und was soll das? Die Frage ist jetzt, es gibt sogar Aufkleber, die da reingeklebt werden, unter anderem. Ja, Aufkleber kenne ich und die schwirren nachher da als ein Knäuel rum, weil sie sich gelöst haben. Du siehst in dem Beitrag vom NDR über diese AirPod-Kirche kurz das Logbuch. Ich dachte im Geo-NDR. Nein. Kurz das Logbuch, da siehst du einen Aufkleber und du siehst auch den TB-Stempel im Logbuch drin. Die Frage, die mich jetzt mal interessieren würde, wer discovert diesen Stempel? Als ich gehört habe, TB-Stempel, muss ich erst mal ein bisschen forschen, bis ich begriffen habe, was die eigentlich wollen. Ich habe es echt nicht verstanden. Ich kann dir sagen, wie das gekommen ist, weil Groundspeak hatte mal diesen Bericht über diesen Typen oder diesen Jungen, der irgendwie 20.000 Trackables gelockt hat. Und das gibt natürlich wieder einen Ansporn. Oh Gott, was es alles gibt, ey. Gegenzuhalten. Und da gibt's auch Leute, die dieses TB locken. Wetten? Ich muss mich jetzt doch mal eben anmelden. Kennst du eigentlich in Hamburg diese Freudenhäuser-Serie? Ich denke, die war wieder weg, oder was? Es gibt zwei Dinge. Es gibt einmal den GC51WYY. Der lag in der Nähe eines Puffs und hatte in der Beschreibung auch das Thema Prostitution aufgegriffen und der wurde ja, deswegen gelesen, archiviert. Ja. Weil die ja wieder diese Pseudokinder, die es gar nicht gibt, weil die ja alle cashen und dann alle in diesen Puff rennen. Naja, ja, also, das ist, also ich meine, ich muss jetzt auch nicht auf der Meile neben Rosi und Uschi noch einen Cash liegen haben. Ja? Irgendwer fragte, glaube ich, auch, wie soll ich das meinen Kindern denn erklären? Das nennt sich dann Aufklärung. Das sollte man auch ruhig machen. Die Frage ist doch eher, wie erklärst du es deiner Frau, wenn du dann sag, ich habe deinen Mann da gesehen. Und dann sagst du deiner Frau, ja, ich war da geocachen. Die glaubt dir kein Wort. Zwischen den Mädels. Ich bin jetzt gerade am Schutzen, weil es kam gerade über den Chat dieser Cache hier. Warte mal, ich lese ihn mal vor. GC3XDT0. Die verstehe ich gar nicht. Was muss man da machen? Da die ganzen Challenge, macht er erstmal andere nieder. Diesen Cache dürfen nur diejenigen loggen, die im Multiplikator der eigenen durchschnittlichen D- und T-Wertung mindestens eine 4,5 erreichen. Dies findet ihr im öffentlichen Profil unter bla bla bla. Das habe ich noch nie gesehen, das habe ich abgeschaltet. Ihr müsst mindestens 300 Caches gefunden haben. Und dann muss ich was haben? Im Multiplikator musst du mindestens eine was? Ich verstehe. Was hast du gerade vorgelesen? Ach, guck mal, D2,18. Ach so, seine D-Wertung, die er im Schnitt hat, multipliziert mit der T-Wertung, die er im Schnitt hat, die muss mindestens 4,53 ergeben. Nee, 4,5 muss sie ergeben. Da kommt noch mehr Text. Nee, lass mal, den klicke ich wieder weg, die verstehe ich nicht mal. Also wenn wir darauf eingehen wollten, dann schaffen wir heute 5 Stunden. Der klingt schon so kompliziert beschrieben. Nee, das ist so intelligent für mich. Also wird auch die letzte Spitze, ist wie Gesetzestexte mittlerweile. So, jetzt aber nochmal zurück. Halt ganz kurz, weil wir noch das Thema bei Micha gerade schreibt. Discovered von Coins und TBs in Caches finde ich okay. Das tut ja auch nicht weh. Das mit dem Discovered verstehen nur Coin-Verrückte. Da gebe ich dir, das habe ich ja mittlerweile begriffen. Das hat mir ja irgendwann mal einer erklärt. Da gibt's ein Icon und so oder die Coins, ja, die sammelt man. Das kann ich alles verstehen. Lass mich mal ganz kurz. TB-Tags. Aber es ist ein Stempel mit einem TB-Coin. Ja. Es ist noch nicht mal ein Coin. Die brauchst du nicht discovern, lass dir den noch zuschicken. Da gibt's bestimmt schon Skripte, mit denen du das dann automatisch machen kannst. Und der Stempel steht dann im Logbuch. Ja? Ja, also das ist echt, also mit dem Stempel rumzurennen und seine TB-Nummer irgendwo ran, also ja, vielleicht bin ich auch einfach alt. Ich hab diese Challenge erfüllt. Oh, scheiße, ich hab gesagt. Ich kann die locken. Echt? Ja. Wer hätte es gedacht? Wenn du das machst. Das mache ich immer so. Ich reg mich hier auf und nachher locke ich die einmal durch. Witzige. Also, erinnere dich nochmal ganz zurück. Also dieser Freudenhaus-Cache deaktiviert. Ja. Weil Prostitution. Oh. Jetzt gab es einen anderen, der nannte sich dann Freudenhäuser Lockstädter Steindamm und bezog sich auf diese Freudenhäuser-Serie. Ja. Lag auch in der Nähe. Was machst du als Owner, wenn du jetzt merkst, ein anderer dieser Serie wird archiviert? Als Owner weil archiviert er selber. Bevor mich. Nein, das war von einem Reviewer ja zugemacht. Ach so. Ja. Du nennst ihn einfach um. Und so hat es der Owner auch gemacht. Der nennt jetzt meine liebste Gelenkbushaltestelle. Oh. Das ist ja aber das, was ich meine. Es gibt so welche, die sind so verbissen, die wollen das unbedingt durchsetzen. Also die sollen Challenges machen. Ganz ehrlich, ich finde die Serie genauso bescheuert wie diese Kirchenserie. Aber okay, ich frage mich immer, wer diese ganzen Freudenhäuser auch kennt. Die musst du ja erstmal kennen. Ja, die kriegst du so raus. Also ich hätte zu Hause ein Problem mit meiner Frau, wenn ich rumfahren würde. Schatz, ich gucke jetzt hier nochmal in der Gegend nach Puffs, weil wir noch einen Geocache verstecken. Genau, ich wollte die Puffs einfach. Und ich mache das natürlich nur wegen dem Hobby. Oh, ist hier auch gefährlich. Hier im Moment werden hier die ganzen Nuttenmobile abgebrannt. Also wenn das hier machst, ist dein Cache Gefahr. Echt? Ja. Keiner weiß so genau wer, aber es ist schon der zweite abgefackelt. Ich guck gerade hier mal. Hat ein Freier nicht sein Glück gefunden. Was, Michael hat sogar Werbeaufkleber gehabt? Wow, hatte ich auch. Wow. Ich habe die auch verteilt, die habe ich aber selber gemacht. Irgendwann habe ich gedacht, Mann, scheiße, ich ärgere mich immer über Werbung und jetzt fange ich selbst an, welche zu verteilen, nix ist. Sehen wir den Interceptor eigentlich auch mal auf unserem Hörer-Event? Frage. Weil ja, ich meine, der macht stimmt. Ja hier so. Der macht die meiste Arbeit, ne? Der macht eigentlich die meiste Arbeit. Zwischendurch haben wir noch was, vielleicht mal ganz interessant, www.landesforsten.de Und da gibt es dann irgendwie Start, Lernen, Erleben, also Lernen, Unterleben, unterwegs in den Landesforsten, Geocaching. Das ist tatsächlich vom Landesforst eine Beschreibung, rechtliche Einordnung, Kriterien fürs naturverträgliche Geocaching in den niedersächsischen Landesforsten, Naturaspekte, Sicherheit und Betretungsrecht, Regeln für die Installation von Caches, Rückmeldung für die Owner, ja. Erlaubnisse. Also richtig gut gemacht, auch gar nicht darauf ausgelegt, die Leute aus dem Wald zu kriegen, ganz im Gegenteil. Sie wollen die Leute sogar in den Wald kriegen, nur sie möchten, dass das geordnet vonstatten geht. Und natürlich gab es da auch wieder die großen Aufschrei nach dem Motto, Geocaching wird verboten in den niedersächsischen Wäldern. Ja. Aber wenn man sich das mal durchliest, völliger, da steht ja nun nichts Quatsch. Drin, nee. Was in irgendeiner Weise nicht vorher schon bekannt wäre. Genau. Also Kontaktdaten im Cache erlassen, auf den Wegen bleiben, im Naturschutzwald. Komischerweise blieb es aber relativ ruhig, trotz dieser Überschrift in Köln. Das fand ich an Köln so geil. Erst kam dieser Blog mit dieser Überschrift raus, die echt so ein bisschen bildzahlenmäßig war. Sonst ist das okay, der Artikel war in Ordnung, alles. Aber die Überschrift lautete halt, in Köln soll das Geocache verboten werden, was überhaupt nicht wahr ist. Im Artikel wurde es dann aber Gott sei Dank erklärt. Nur viele lesen ja halt mittlerweile nur noch die Überschrift und deswegen war die Aufregung gleich groß. Dann hat Tünnis das sehr gut erklärt. Tünnis hat irgendwo mal klargestellt, ja, Moment, erstmal wird beschlossen, ob das neu geregelt werden soll. Und wenn das dann, ne, also es ist noch ganz, ganz, ganz am Anfang, dann alle halb so schlimm. Hier in Niedersachsen ging das viel ruhiger vonstatten. Dieser Artikel kam raus und keiner hat was dazu gesagt. Ja, weil ich, wenn du die mal genau durchliest, und das wird auch so gewesen sein, ist dieser Artikel nicht gerade entstanden einfach so, sondern da waren auch Geocacher beteiligt. Ja. Und der schreibt ja auch völlig unaufgeregt. Allgemeine Empfehlungen für naturverträgliches Geocaching, nachfolgende Infos finden Sie auch im DPD, im PDF. Hier nochmal im DPD-Paket, ja. Über 50% des Waldes sind geschützt. Denken Sie bitte daran, wenn Sie einen Cache legen, denken Sie auch daran, Sie ihn später wieder entfernen, ja, wenn Sie ihn aufgeben. Genau. Völlig unaufgeregt, dann nochmal die Brut- und Setzzeit ist zu beachten. Ich sehe übrigens ganz kurz mal, JR, Tönnis ist es auch nicht. Der erfahrenste Geocacher, der kommt noch. Ja. Ich muss ja versuchen, die Leute bis zum Ende vorm Einschlafen abzuhalten. Und ich finde, das ist doch ganz gut, wenn wir immer so ein Rätsel durch die Sendung ziehen. Quatschst du mir jetzt gerade bei diesem wichtigen Thema rein? Entschuldigung. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Noch, mach mal. Nein, ich trinke nochmal Papa Türk. Okay, dann kommen wir zu barrierefrei. Wie? Ich finde die Internetseite gerade. Ich habe das jetzt hier als barrierefrei.de oder Evernote was? Einführen, ja. Ist von How To, so kann es barrierefrei werden, von Melfia. Von Welfia? Melfia. Wie lege ich barrierefrei, gibt's Grundlagen? Also sehr schön mal beschrieben, wer sich dafür interessiert. Ich muss jetzt nochmal gucken, wie der Link eigentlich heißt. Bahaoth.de. Wo leitet er das denn her ab? Bahaot. Kann ich denn auch was gewinnen damit? Nee, Micha, das ist das Einzige, was bei uns, glaube ich, echt nie geben wird. Bei uns wird man nie was gewinnen. Hier kannst du nur verlieren, wenn du zuhörst. Du, ich habe noch ein richtig geiles Log gefunden. Soll ich dir das mal vorlesen? Ja. Das ist mehr Text, als ich je zu einem Cache schreiben würde, der mir nicht gefallen hat. Ja. Aber da hat sich wirklich jemand Mühe gegeben. Ohne jetzt den Owner, wir lassen ihn mal raus, deswegen muss ich das mal immer so ein bisschen. Also, der vierte gefundene XYZ-Cache und damit Zeit für eine kleine Anekdote. Früher habe ich Fußball gespielt. In unserem Team gab es einen Spieler mit dem Nachnamen Weichler. Er war eher ein uninspirierter Typ, was das Fußballspielen anging. Unbelehrbar, trotz allem natürlich ein netter Kerl. Bei jedem Spiel 5 gegen 5 auf kleinem Feld, auf kleine Tore, ohne Torwart, fiel ihm nichts Besseres ein, als den Ball aus jeder Distanz blind nach vorne ins Tor zu bolzen. Das war natürlich möglich, aber nicht Sinn der Übung und hat natürlich wenig Spaß gemacht. Diese Art des Torerzielens zählte zwar irgendwann nicht mehr, was ihn nicht davon abhielt, es immer wieder zu versuchen. Noch heute, viele Jahre später und viele Spieler kennen den wahren Weichler gar nicht, spricht man daher im Verein noch immer despektierlich von Weichlertoren. Bei unangebrachter, unkreativer Spielweise, die nicht mal den Versuch einer Idee erkennen lässt. Was ich sagen möchte, wäre es nicht schade, wenn irgendwann von XYZ-Caches als Sammelbegriff für eine ganz bestimmte Sorte Geocaches gesprochen würde? Ich selbst habe mich schon dabei erwischt, genau diesen Begriff zu verwenden. Nichts für ungut, zum Cache hier fällt mir sonst auch leider nichts ein. Ist das nicht geil geschrieben? Absolut, den habe ich mir auch rausgesucht gehabt. Kann ich jetzt hier bei mir schon löschen? Du klaust mir auch noch meine Sachen. Ja, wieso? Steht bei mir drin. Es ist Hammer, oder? Ach, ja, ich hätte absolut mir nie solche Mühe gegeben für einen Cache, der mir nicht gefällt, weil ich mir einfach davon ausgehe, dass es nichts bringt. Naja, ich glaube, manchmal ist es vielleicht... Außer in unserem Podcast erwähnt zu werden. Das könnte mir aber auch passieren. Ich bin einfach sauer, will mal nicht beleidigen und schreibe dann sowas Ironisches. Doch, das könnte mir... Ich muss mal eben gerade, weil ich sehe das gerade hier im Chat wieder. Wie gut, dass wir diesen Chat haben. Melfia und... Melfia ist hier der eine. Es sind nämlich verschiedene Personen. So, jetzt kann ich das mal aufteilen. Das eine ist Melfia. Die sehen irgendwie glücklich aus, die beiden, ne? Ja. Das ist eine Person. Guck mal, Person. Die haben 1500 Trackables und 300 Caches. Was für ein, ja. Und Bahaot ist ein anderer. Bahaot, ja. Du schaust dir also doch die Profile an. Ja, weil die gerade über den Chat kamen. Das war das barrierefreie. Ja, das sind die beiden barrierefreien, genau. Wir müssen ja auch langsam mal zum Ende kommen jetzt. Wir müssen die Auflösung ja auch noch bringen. Ja, ich habe jetzt erstmal noch ein, das ist nämlich, ich finde auch, das ist doch das Letzte, weil wir sind jetzt schon, das Letzte sind wir sowieso, aber jetzt sind wir auch schon bei 2 Stunden 10 Minuten wieder. Ja, aber obwohl wir haben eine Viertelstunde sinnlos versucht, die mit Technik verdaddelt, ey, das passiert mir nächstes Mal nicht nochmal. Das müssen wir rausschneiden. Ich habe alles geprüft, bis auf das Raussenden. Und genau das funktioniert heute nicht, also wie immer, ey, das ist, egal, das wollen die Leute gar nicht hören. Nein. Ein Cache-Tipp habe ich nämlich vergessen. Jetzt habe ich das extra, siehst du das hier, so schön umsortieren. Deswegen habe ich den nämlich vorher nicht gesehen. Also, okay. Ich war ja in Oldenburg den Rollsplit-Kalle besuchen, mit dem ich ja auch viel gecached habe. Ja. Oldenburg ist eine schöne Stadt, ne? Der seinen Namen auch immer... Also, kennst du den Namen immer noch? Immer noch verflucht, weil Roll mit Doppel L, Split mit Doppel L, Kalle mit Doppel L, also ein sehr langer Name. Ja, der musste wahrscheinlich seinen Namen irgendwo mal reinstecken, ja? Ja. Und, der wohnt da jetzt, deswegen haben wir ihn besucht. Und da gibt's einen GC31G8E. Das ist jetzt nichts Herausragendes, aber das ist der Oldenburger Botanische Garten. Ich würde fast mal sagen, das ist sowas wie der Hamburger in klein. Das könnte auch sowas sein wie das Teil in Bremen. Lass mal sagen. Aber ja, sehr, sehr schöner Cache, also wirklich gut machbare Aufgaben. Man wird so ein bisschen hin und her geführt. Der hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, den kenne ich. Das ist ein Multi. Ja. Es ist ein sehr kleiner Gegend da. Also das hat uns wirklich gut gefallen. Oldenburg ansonsten ist jetzt nicht so meine Stadt. Oldenburg ist doch total schön. Ja, dann warst du im anderen irgendwie. Die Innenstadt ist doch total nett. Was schön, schön. Glatte, platte Wände und. Ja, schön im Kaffee sitzen und, ja, das Kaffee, Espresso trinken. Das Kaffee war gut, aber ansonsten, das hat uns hier Micha empfohlen. Müssen wir jetzt immer noch Luis sagen oder Micha? Das ist, wir müssen jetzt Micha sagen. Nicht, dass was falsch ist jetzt hier. ja. Habe ich sonst noch? Achso, wenn wir noch einen Moment haben. Du wolltest, aber du vergisst die Auflösung nicht. Nee. Aber Micha ist es übrigens auch nicht. Ich habe noch zwei, dann habe ich die Themen einmal mal wirklich mal alle weg. Das finde ich gar nicht schlecht. Weil ich habe auch noch so andere Sachen, die können wir aber irgendwann mal bringen. Der ist auch nicht so wichtig. Ist mal ganz witzig, wenn man mal sehen will, wie schnell sich so ein Cache schließen kann. Dann guckt man mal, achso, das ist das Log jetzt. Moment, da muss ich erstmal auf den Cache klicken, um da hinzukommen. Sonst lese ich ja die falsche Nummer vor. Das ist GC4Z4QF. Wieso habe ich den da nicht rausgesucht? Manches habe ich dann auch schon vergessen. Siehst du? Da geht's hat nicht irgendein Hörer auch mal gesagt? Da geht's so der Witz mal angeschrieben, du hast da mal im Podcast drüber geredet. Ja, ja, sowas habe ich auch schon mal. Am 11.3. gepublished, am 12.3. archiviert. Das finde ich immer so schon mal berichtenswert. Du, das hatten wir vor uns aber bei dieser Reisegruppe auch. Ja, aber dieser Cache wurde leider nach erfolgter Freischaltung vom Owner verändert und spricht nicht mehr den Guidelines. Ach, daher ist hier Feierabend. Das vielleicht, genau, deswegen hatte ich ihn auch mal rausgesucht. Lass dieses Geschummel bei den Cache-Listings. Die Reviewer sind nicht blöd und die cachen meistens auch. Die kennen die Tricks. Lohnt nicht. Hast du das eigentlich gelesen? Giga kommt, Stashlab? Ja, die Überschrift. Durchdenk dir mal. Giga kommt? StashLab. Ja. Bin ich der Einzige, der den Humor in diesem Satz feststellt. Ja, wir brauchen mehr Platz, wenn er kommt. Ach, Mann! Ah, oh. Ja, naja. Ja, also Reviewer sind ja angehalten, auch mal so ein Reviewer-Treffen zu machen. Und gerade da gibt's dann auch immer so kleine Infos zu den Ownern. Wer verändert mal nachhinein? Wer ist dafür bekannt, seinen Cache nachher noch ein bisschen umzulegen? Wer ist dafür bekannt, den zu bescheißen? Das kann man alles relativ nachvollziehen. Und so kann man natürlich auch nachvollziehen, wenn aus dem Multi plötzlich ein Tradi wird. Oder der Cache nun doch nicht vor dem Zaun, sondern im Gebäude liegt, weil man die Koordinaten nochmal anpasst. Lass es einfach. Ist schon ziemlich dämlich. Ich wollte übrigens noch so ein Sucro mitbringen, ne? Den habe ich doch. Hast du? Okay. Ich habe mir jetzt auch Sucro gekauft, haben wir ja letztes Mal drüber berichtet. Ich weiß noch nicht, wo ich es einsetze. Aber erstmal. Ich hab schon mal bestellt und hab's jetzt liegen, aber bis jetzt brauche ich es noch nicht. Aber ich finde es sehr spannend. Ja, solche Sonnenscheiß kaufe ich immer. Also das ist wirklich, das will ich dann ausprobieren. Das war auch nicht mal richtig teuer. So, einen wollte ich noch, die muss man auch erwähnen, wenn ihr so ein bisschen was lachen wollt. Also manche sind auch in Kurinnenkacke. GC4ZW8K. Oh. Eine Serie, also Power Trail. Also den Cache, den ich gerade vorgeladen habe, ist Nummer 73. Im Listing heißt es dann, es erwarten euch 67 kleine Rätsel plus Bonusse. Also sind es wohl insgesamt 73 Caches gewesen. Genau. Die wurden gelegt. Also man muss sich das vorstellen. Es geht hier echt um Power Trail. Moment, haben die das jetzt wieder aufgemacht oder was ist das hier? Also es wurde auf jeden Fall ein Power Trail gelegt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der gehalten hat. Das kann sich ja jeder mal selbst angucken. Ich möchte mal so das abschließende Archivierungslog vorlesen. Dieser Trail muss leider archiviert werden. Der Grund? Dieser Trail wurde gestern um 16.09 Uhr gepublished. Also er hat einen Tag gehalten. Da wir gestern selber unterwegs waren zum Cachen, sind wir auf dem Rückweg zu diesem unseren neuen Trail gefahren. Bei einem Cache ist uns dann aufgefallen, dass dieser anders platziert war, als wir ihn ausgelegt hatten. Also haben wir uns das Logbuch angeschaut und mussten mit Entsetzen feststellen, dass bereits zwei Teams in diesem Logbuch standen. Also haben wir weitere kontrolliert und auch da standen diese Teams schon drin und sogar in dem Superbonus. Ein Superbonus, da geht mir schon einer ab. Echt eine Schweinerei. Und wir, das Team Cutfloor sind maßlos darüber enttäuscht. Versprecher sind dort öfter. Ja. Und extrem wütend darüber. Das anschließende Gespräch mit beiden Teams, also die haben echt noch ein Gespräch geführt, hat unseren Frust und unsere Wut und Enttäuschung leider nicht gemildert. Schließlich war bestimmt ein 6-Augen-Gespräch. Steckten allein nur in den Listings knapp 6 Wochen Arbeit. Also ich habe das Listing angeguckt, die 6 Wochen, naja. Wie sich dann auch noch herausstellte, dass die beiden Teams diesen Trail letzte Woche, also knapp eine Woche vor Publish, bewusst gesucht und gelockt haben und somit andere Cacher noch nicht mal einen Hauch einer Chance hatten, schlug es dem fast den Boden aus. Da unsere Arbeit und unsere Freude an diesem Trail von einem auf den anderen Moment komplett zerstört wurde, haben wir als Team beschlossen, diesen Trail zu aktivieren. Also die haben... Ja, Micha, I believe I spider. Die haben Wochen oder Monate lang Cash ausgelegt. Man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Da fragst du dich jetzt echt... Ich frage mich nichts mehr. Ich könnte einfach nur... Also wird der Cash jetzt eigentlich ausgelegt, um gefunden zu werden oder nicht? Das gab's ja hier auch. Ne? Du legst einen Cash aus, du legst einen Power Trail aus. Ob der nun existiert oder nicht... Warte, dazu... Kurz noch ein Kommentar. Er hätte es anders gemacht. Erfahrenste Geocacher Deutschlands überhaupt. Nee, ich habe mich tatsächlich nichts mehr gefragt. Da fällt mir nichts mehr. Nun jetzt mal ganz ehrlich. Also ob der Trail nun da ist oder nicht, da masturbiert keiner drauf. Ja, das interessiert doch, die überhaupt die Owner. Nicht. Die Owner. Und jetzt ist dieser Cache gefunden, bevor sie ihn gepublished haben. Dann könnte man auch einfach denken, wie geil die Sucher doch drauf sind. Die haben gesehen, alle 160 Meter liegt ein Cache. Sie haben es genannt, Power Trail 1. Aha, ich fahre mal in die Gegend und ich finde das. Das sind übrigens die schönsten Funde. Ich glaube ja, dass du allein mit dem Wort denken schon weit ab von dem bist, was da passiert. Das ist sowas von absurd. Die legen 73 Caches aus. Brauchen 6 Wochen für die Listings laut eigener Aussage, was immer da 6 Wochen gedauert hat, und machen die nach einem Tag dicht, weil irgendwelche den vor dem Publish gemacht haben. Nein, jetzt, das so darfst du es nicht sagen. Du musst schon sagen, der ist dicht, weil er gefunden wurde. Ja, stimmt. Ist doch scheißegal, wenn man Cache findet. Die machen den dicht, weil er gefunden wurde. Die nächste Frage ist auch, wie die 73 Caches ohne das Listing gefunden haben. Da ist Man kann sich übrigens als Finder gegen sowas wehren, indem man einfach einen Favoritenpunkt vergibt, weil dann überlegt sich der Owner vielleicht, das nochmal dicht zu machen. Stimmt, da warst du 73 gleich. Aber ich frage mich auch, wie die den gefunden haben. Das ist auch so eine Sache, die mir schon irgendwie komisch vor. Ja, pass auf, wenn ich auf dem Event bin und ich sage, da hinten da, wo ich wohne, da könnte ich mal einen Power Trail hinlegen. Ja, aber du findest da 73 Stück. Ja, wenn du die immer so alle 200 Meter hinlegst. Ja, stimmt. Kriegt man schon hin. Ja, der wird sich vorher verplappert haben. Also entweder erzählt er oder erzählt nicht. Darüber dann so oft zu ihm zu archivieren, ist so selten merkwürdig. Ich nenne es jetzt mal merkwürdig. Das muss mal reichen. Wir wollen ja auch nicht, ne? Ja, also bitte überlasst dem FTF den ersten Finder nach dem Publish. Ja, FTF gibt's ja erstens nicht und zweitens hättet ihr ja auch locken können, FTF. Nee, vor allen Dingen dann publish das Ding einfach nicht, sondern gib ihm erstmal das Listing und dann sucht er das, ohne dass es gepublished ist. Geht auch. Geht auch. Und ist so schrecklich einfach. Nein, die haben es ja. FTF schlicht und ständig. Ja. Ja. Ja, aber was wäre denn passiert? Was wäre denn passiert, wenn du das Ding jetzt, also mal davon ausgegangen, den Finder wäre sowieso scheißegal gewesen. Aber die beiden Teams hätten das jetzt gefunden, haben geschrieben FTF. Jetzt kommt der erste nach dem Publish und loggt FTF nach dem Publish. Ja. Wäre doch völlig egal. Nee, dann gehen Mails, habe ich ja hier auch mal gehabt. Ja, ich habe ja aus Versehen hinten im Logbuch geschrieben und danach haben dann andere FTF geloggt. Ja, aber da sollte ich dann beweisen, dass ich vorher da war. Also nicht ganz so schlimm, aber das war auch sehr, ja, nee, dann darfst du natürlich FTF, also es gibt kein FTF. Ja. Ich kann jedes Log mit FTF doch, loggen. Doch, gibt's. Ist ein Haken in GSAK. Also gibt's das. Weißt du, irgendwo stehen die alle am Rande. Ja. Und masturbieren alle so. Nee, auf eine Hand müssen sie mal frei haben für den Haken, für FTF. Und wehe, du hast den FTF nicht. Dann wirst du. Ja. Und ich dachte mal, Anwälte wären schlimm, aber ich glaube, das sammelt sich so ein teilweise. Aber wir haben es ja gehört, es ist nur ein kleiner Prozentteil. Ja. In Wirklichkeit sind wir alle eine große Gemeinschaft. Ja. So möchtest du denn jetzt unser Rätsel auflösen, wer es wohl sein kann? Übrigens, Miss Marple ist es auch nicht. Aber bevor wir das jetzt auflösen, noch. Geht ja auch nicht, weil es ist ja der Erfolg. Da kriege ich diese Zeilen noch weg. Die sind nämlich schnell und das ist auch was Schönes. Gib mir mal kurz dein Tablet. Ich zeig dir, wie du wegkriegst. Nee, das geht nicht. Geht einmal hier auf den. Warte mal, gibt es auch Frauen, die so scharf auf FTF sind? Ja, weiß ich aus eigener Erfahrung, gibt's. Ich werde jetzt keine Namen nennen, weil ich möchte die nicht in die Pfanne hauen. Aber ja, erstaunlicherweise gibt's. Natürlich gibt's die, weil es gibt nämlich auch Stringtangas für Männer mit FTF drauf. Übrigens, Ocean. Hatten wir schon in der Ocean Sendung. Ocean ist es auch nicht. Nein. Die können nicht drauf masturbieren. Natürlich, so keine Frau kann auch masturbieren. Gut, ja, bevor wir jetzt nicht ins Detail gehen, sonst müssen wir explizit setzen bei iTunes, sonst fliegen wir da ganz raus. Das müssen wir machen. Wir haben den Keks. Wir nicht. Haben lange keine iTunes-Bewertung mit 5 Sternen gekriegt. Also haltet euch mal ein bisschen ran. Na. Wir haben eine mit einem Stern gekriegt. Wir sind hier Statistiker. Wir wollen. Ich bin jetzt. Likes. Ich habe rausgekriegt, wer das für den einen Stern war. Da fahren wir hin beim nächsten Mal. Ja, da gibt's auf Fresse. Ja. Also fragen wir. Ich kenne ja hier einen aus Hamburg, der wollte uns ja auch schon drohen, den schicken wir dahin. Das ist noch besser. So, wir haben nur noch so mal eine kleine Übersicht über nette Accounts. Die habe ich auch irgendwo zusammengefummelt und manche haben sie mir auch zugeschickt. Sehr schön fand ich, das kann man auch in seinem Profil nachvollziehen, ist der Name Account is deleted. Ja, das ist so geil. Also das finde ich richtig cool. Der heißt also tatsächlich Account blank is blank deleted. Man kann das auch irgendwo nachlesen. Ach genau, unten in die Profilinformation steht auch, please delete this account. Don't try to email me. Simply delete this fucking account. Thanks. Großartig. Das finde ich, für mich ist das einer der schönsten Accounts, das es gibt. Vom Namen her finde ich natürlich den nächsten schöner. Fliegenkotze. Fliegenkotze. Ich frage mich so die Fantasie mancher Menschen. Na gut, ich habe auch rosa Fötzchen von dem Café verstanden. Von daher. Waldkack. Das fand ich auch sehr schön. Passt ja wunderbar zu unserem aufstellbaren Klo vom Globi. Ja, das hatten wir. Damals, das wäre da voll reingekommen. Stimmt, auch Hasenfürzchen. Mich würde mal ganz interessieren, wer dieses Klo sich dann gekauft hat. Ja, bestimmt einige. Und zuletzt habe ich noch Gary die fette Katz. Also das finde ich so richtig schöne Namen, muss ich sagen. Das mit dem Klo weiß ich gar nicht. Also erstaunlich finde ich auch mal, seitdem wir jetzt diesen WordPress-Blog haben, haben wir ein bisschen mehr Infos. Wer uns da mit SM gesucht hat, ist mir auch unklar. Mystery-FTFs, echt, wieso soll es das nicht geben? Du, weißt du, ich kann ja sogar... In die Hecken laden, ist das dein Ernst? Guck mal, im Chat steht gerade, der Typ mit dem Delete-Account hat mich eine Premium-Membership geschenkt. Das ist der Hammer. Dann bleibt der auch wenigstens. Der ist cool. Herrlich. So, wir sind jetzt bei Premium FTF von Account is deleted, bei Masturbieren von Männern und Frauen. Und dann bringe ich nochmal schnell den Nickname Peniskopf mit rein. Peniskopf gibt's auch? Peniskopf, den habe ich noch nicht gehabt. Es gibt eigentlich alles, weil man ja seine Nicknames nicht mehr löschen kann. Ich weiß übrigens, wie der auf SM gekommen ist. Ja? Denk mal drüber nach. Weiß ich nicht. Wie nennen wir uns? Ach, Schweinemeer, stimmt. Der hat einfach das D vergessen. Ich hab auf der Suchmaschine eigentlich SM-Podcast. Da habe ich unseren aber gar nicht gefunden. Also jedenfalls nicht unter den ersten Seiten. Wir könnten uns ja auch so nennen. SM-Podcast. Ketten und Peitschen. Ja, das würde auch richtig Zugriffe bringen. Und dann hätten wir mal so als Titelmelodie immer so einen Peitschenknall. Oh, jetzt, weißt du, das ist eigentlich optimal. Mein Akku ist fast alle. Jetzt kannst du es noch einmal vorspielen und dann aufnehmen. Ja, stimmt. Ich habe auch nur noch besondere Logs, nämlich sonst öffnen. Lieber warnen wir uns für schlechte Zeiten auf. Ach so, wir müssen noch was zum nächsten Podcast sagen. Das machen wir gleich. Aber erst lösen wir auf. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn später nennen. Nee, nennen ihn die ganze Zeit nicht. Doch, im Interview. Erfahrenste Geocacher Deutschlands überhaupt. Den haben wir gleich hier zu Gast. Nee, ja, und dann kommt ein Bericht über Geocaching. Das wird wohl alles seine Gründe haben. Ja, dass wir es jetzt nicht nennen können. Nein, es ist der Markus Gründel. Wir werden den Film auch verlinken. Also wie gesagt, das geht jetzt auch gar nicht gegen Markus, um Gottes Willen. Ich fand den Anfang von diesem Bericht einfach nur so witzig. Und der ging heute durch Twitter und da sah ich das. Das musste ich heute einfach haben. Jetzt wisst ihr, wer der erfahrenste Geocacher Deutschlands überhaupt ist. Jedenfalls 2011 war er das. Und lasst euch das eine Warnung sein, wenn ihr mit TV-Sendern oder mit der Presse zusammenarbeitet. Ja. Und geht auch nicht davon aus, dann könnt ihr das besser steuern, als wenn es ohne euch mal alles Gesülz. Wer ins Fernsehen will, soll das machen, aber bitte nicht unter dumm dreistesten Begründungen, sondern mediengeil, geht doch hin, ist doch nicht schlimm. Aber diese ganzen anderen Begründungen, vergisst es und glaubt doch nicht ernsthaft, dass das Fernsehen sich durch irgendwen von uns Armwichten steuern lässt. Wir haben übrigens eine Anfrage hier fürs Fernsehen. Echt? Astro TV hat gefragt. Das würde ich sogar noch machen. Ist das der immer singt hier, der aus Österreich? Es gibt verschiedene, wer singt. Ja, den gab's glaube ich irgendwann in Deutschland nicht mehr. Der singt und dann musstest du 5 Euro bezahlen, dann singt er für dich. Dann hör da auf. Nee, also ein Schwachsinn. Also ganzen Tag also das war so doof, dass es sich lohnte da reinzugucken. Da konnte man echt bei entspannen. Okay, ich guck dann immer Fashion TV. Die ganze Zeit rennen Models über einen Laufsteg und du hörst entspannte Musik. Und denkst, es ist ein Porno. Ja, ziehen die sie mal aus. Die sind so dünn da. Was hast du es heute eigentlich mit dem Porno hier? Ja, ich weiß auch gar nicht. Hier ist Notstand. Vielleicht das Bild, das du gepostet hast, hat mich so nervös gemacht. Wenn ihr also das ein oder andere Heft über habt, bitte schickt es an Jörg. Ach so, genau, Live-Kartenlegung und Beratung, genau, so was ist das. Ja, und demnächst... Also ich meine, ganz ehrlich, sorry, aber absurder als Cashen ist das auch nicht. Ja, und demnächst den D-Buddy und den Tracer da mit einer kleinen Geocaching-Einführung. Und die Karten legen wir auch noch. Guck mal, wir haben sogar, das sind mehr geworden an Chattern. Ja, es ist heute ein scheiß Fernsehprogramm. Aber wir müssen uns enttäuschen, wir haben jetzt 2 Stunden 26 rum. Du wolltest also, noch was bringen, hast du? Was? Du wolltest noch was zur nächsten Sendung sagen. Ja. Selbst wenn wir die 15 Minuten vorher abziehen, haben wir schon wieder über 2 Stunden. Wir haben uns ja ernst jetzt mal vorgenommen, kürzer zu werden und bei 2 Stunden so zu bleiben. 3 Stunden. Wenn die Technik nicht funktioniert, wird's immer länger. Ja, aber 3 Stunden sind jetzt echt schon, das war schon immer grenzwertig. Ja. Mir fällt das auch auf, dass unsere Podcast, manche hörst du dann ja immer, bei anderen Podcasts lese ich dann irgendwo den Kommentar, ja, ich habe euch jetzt mal alle nachträglich durchgehört, das habe ich bei uns auch nicht. Hast du den einen Kommentar gesehen? Ich habe alles durchgehört und bin über Jahre, um Jahre gealtert. Ja. Also das ist bei uns doch sehr selten, dass das vorkommt. Ich sehe das auch an den Zugriffszahlen. Also die alten Folgen werden zwar auch langsam mehr, aber nicht so wie bei anderen. Also die letzten Folgen, die sind absurd hoch und davor. Da müssen wir mal den Usimur mal wieder aktivieren, dass er wieder auf dem Klo ein bisschen was runterlädt. Ich habe das Gefühl, dass Usimur das viel macht, weil das kann ich mir gar nicht vorstellen, die Zahlen, die da laufen. Die lassen wir heute auch mal weg, wir wollen ja nicht andere rot anlaufen lassen. Nein, nächste Sendung. Ja. wird nicht live sein, das wissen wir schon, weil wir es technisch echt sowieso nicht gebacken kriegen würden. Und zwar wird das zeitlich sonst alles zu eng, weil wir ja in Geldern sind, genau in einem Monat fast. Und wir werden in Geldern irgendwas aufnehmen. Entweder setzen wir uns irgendwo in eine Ecke und machen echt einen Podcast, den gibt's dann halt aber nur als Konserve. Oder wir nehmen beim Hörertreffen was auf. Oder wir nehmen einfach, wenn das nicht zu sehr belästigt, muss man auch sagen, muss man gucken. Oder wir nehmen halt 2 Stunden Waldgeräusche auf. So wie die Doppelostmale. Ich habe ja noch immer überlegt, ob wir die nicht mal einladen. Also das wäre noch mal so. Auf keinen Fall. 4 pöbelnde alte Männer, die alle. Wir müssen uns aber ins Restaurant setzen. So negative Grundeinstellungen. Und dann immer Gabi hier Tomatensauce. Nee, da kriegt die beiden kriegen der dicke Olli kriegt einen Teller in der Hand, das reicht. Der macht genug Lärm, das bin ich mir sicher. Ja, den habe ich ja getroffen auf so einem Treffen. Ja, ist ganz nett. Mit ihm kannst du dich auch ganz gut unterhalten. Ja. Ne? Der kann genauso viel sammeln wie wir. Also wie gesagt, wir sind auf dem Hörertreffen, auf unserem Hörer. Wollen wir es auf dem Hörer? Ach, wir wissen das noch nicht. Wie viele kommen denn zu euch? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube 15 bis 20 war bis jetzt so angemeldet. Jetzt da bist du aber tief. Wenn Giga für uns eingeführt werden sollte. Where the fuck ist Geldern? Jung, da ist ein Mega-Event. Das musst du als Statistiker noch wissen. Du hast so extra aufgehört zu bloggen, damit du mehr deine Statistik siehst. Du hier 2 Stunden Waldgeräusche, so muss das sein. Ja, können wir auch mal machen. Siehst du, das kommt gut an. Machen wir als Extrafolge, als Sonderfolge zu Weihnachten, auch zum Entspannen. Das machen wir nur 1 Stunde und genauso bei Minute 58 auf einmal so richtig laut reinschreien FTF. Wobei am Rande, also für Vorschläge sind wir immer da. Also wenn mal so Sonderfolgen einer sich ausdenkt, wir werden das Demodi und Tracer im Gefahrvideo, glaube ich, noch so 1-2 Mal im Jahr machen wir das. Ja, das ja, auf jeden Fall. Und so ein paar Sondersachen draußen haben wir uns ja vorgenommen, dass wir zumindest alle Vierteljahr mal rausgehen und von da podcasten. Ob das dann immer live wird, das weiß man nicht. Rolf, mit Giga geben wir uns nicht ab. Wir sind bei Jotta. Und ja, wenn das nicht reicht, dann machen wir unseren eigenen Start-Event. Ja, wir sind ja jetzt erstmal dabei, die ganzen Sockenpuppen einzurichten, damit wir die Willetenz dann machen können. Ja. Wie weit bist du da eigentlich schon? Ja, ich bin dabei, ein Skript zu schreiben. Ich mache das noch von Hand. Das dauert ja zu lange. Gerade wenn Mega voll kriegen wird. So, wieso, genug, da kaufst du ein paar Chinesen, die machen das. Durch Dünnpfiff gesammelt. So. Wir haben alle Themen durchgekriegt. Ja. Nächstes Mal, wie gesagt, von Geldern. Das heißt, da wird's nicht live sein. Tut uns ja leid, aber das wird einfach nicht. Also vom Mega-Event tippitappituppi. Tippitappitapp. Ah, du hast es dir gemerkt, gut. Ja, haben wir sonst noch was zu sagen? Das ist übrigens, da musst du dich als Indianer und Cowboy verkleiden. Beim Tippitappi? Beim Tippitappitapp. Ich werde ein Deibel tun, so ein Schwachsinn. Das mach ich auf jeden Fall. Ich hasse schon immer auf. Wir verabschieden uns von unseren Live-Hörern. Ja. Schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören. Es sind ja noch mal auf dem Chat noch einige geworden. Ja. Es war wieder eine Freude. Micha hat, glaube ich, getrunken, oder? Oder wir haben ihn am Anfang so gelobt, das zahlt uns jetzt heim. Also, wenn man ein was kann, uns kann man sich schön trinken. So ja. Sieht's aus. Alles klar. Ach Mensch, ihr. Oh. Die Musik, wie immer. Die ganze Zeit. Ich suche nochmal schnell das Abschiedslied raus. Mein Gott. Guck mal, die sind alle noch gut drauf. Kann nicht so schlecht gewesen sein, die Folge. Wo ist mein Abschiedslied? Ach. Er hat die erste Stunde nicht gehört, deswegen ist er noch dabei. In Norwegen kann er nichts anderes machen. Nee, es war Micha. Ach so. So, jetzt sind wir, glaube ich, über Mix Stop Broadcast halt. Jetzt Publish. Ach, ist mir egal, ob den Scheiß Publish. Ich weiß aber nicht, was er da überhaupt macht. Aber da komme ich jetzt nicht ran. Jetzt kriege ich das nicht geschlossen. Supergeil. Ein Glück, dass das Jingle noch genügend Akku hatte, oder? Quit, jetzt ist er raus. Ja, das war wirklich mit das Letzte jetzt, was ging. Ja, jetzt laufen wir noch auf der Aufnahme, aber da ist auch was. Ist da noch was? Ja, jetzt nimmt er auf. Was war denn jetzt das Problem? MixLR oder 1000 Mike? Ich glaube, MixLR, ne? Ich glaube, so eine Kombination. Also MixLR hat sich tatsächlich einmal aufgehängt. Also richtig aufgehängt, warum auch immer. Das kann ich nicht so genau sagen. Und einmal war es, ich glaube, ich habe den vorhin in Standby-Modus geschickt und dann wieder geweckt. Und ich habe das Gefühl, dass da das Audio nicht mit hochgekommen ist, weißt du? Okay. Wenn dann nach dem Booten ging es ja sofort. Also da gehe ich mal von aus. So, ich drehe das jetzt ein bisschen weg. Der Ton wird schlechter, aber wir machen eh nur noch 2-3 Minuten Nachlauf. Oh, Ach, guck mal, da steht da sogar. Grusel-Jingle, was für ein Thema. Andronaco, das war der Typ, der da immer gesungen hat. Ich frag mich die ganze Zeit, warum mich ja diese Astro TV wirklich so in den Einzelheiten kennt. Ja, es muss ja seine Berechtigung haben, dieser TV-Sender, sonst gäb's ihn ja nicht. Eben. Da gibt's genug, die das da anrufen, glaube ich. Wer ist denn eigentlich Miss Marple? Das sagte mir gar nichts. Hört sich fast nach Review an. Vom Wissensstand so. Miss Marple? Keine Ahnung. Viel Vibe? Nein, weiß es nicht. Die hatte heute keine Aber die Zahl. Hat ja Infos über Geldern gehabt. Also Witze da von Geldern wahrscheinlich irgendwie. Zeit und Ort hatten wir jetzt genannt. Ne? Machen wir auch nochmal einen Artikel, aber ja, hatten wir drin. Okay. Genau, dann mache ich jetzt hier unseren Nachlauf auch mal aus. Nachher gibt es sowieso mal nicht so viel zu hören, da haben wir eh nicht mehr so viel zu reden. Tschüssi auch hier, die Konserve.